Der hört es so Ist der, ähnlich, der das, das Spott Ende auch. schaut man sich wahrscheinlich an. Die meisten Leute schauen wahrscheinlich die ersten, keine 5 Minuten und dann das Ende. Ja, weil das Ende immer Also, das Beste ist. ich wäre vorsichtig mit dem, was ich hier sage. Wenn ihr einer von diesen Personen seid, fick dich ins Knie. Ja. Hallihallo und herzlich willkommen zum Quasselstrip-Podcast nach bestimmt einem Jahr. Wieder Letzte war dabei, wie letztes Jahr. immer. Ja, Mitte Dezember war es das letzte Mal, dass wir aufgenommen Was sage haben. ich ja letztes Jahr? Dezember. Ja, wobei passt. Ja, Mitte Dezember. Ja, aber ich habe dann noch nach Weihnachten den Horror-Podcast hochgeladen, also das Ja, den Ja, genau das Halloween-Podcast. zählt. Dementsprechend sind wir genau genommen erst bei knapp einem Einen Monat. Monat, ja, Ja. wow. Ihr hört schon die üblichen Verdächtigen, immer. Igeljäger, der mit den besten Anmoderationen der Welt. Danke, danke. Asen, der Ja. Visual Novel Fack. Was? Fact Visual mit Novel Fack jetzt. FECK. Ja, glaube ich auch. Und Lixor, der Verräter, Der fucking Normie. Ja, der genau, gegen mich kann man jetzt Real nichts Life Schlimmes macht, sagen, ey. Scrub. Real Life. Er verrät Ja. Anime für fucking. Reels over the Internet. Für fucking Mädels. I. Fucking War Normie, get out. widerlich. Ja, das wäre ja in Ordnung, aber dann halt noch über Twitter, ne? Das ist schon. Uff. Unter Okay, anderem. Not going ja. into details here, because we have our Ja. standards. Yeah, you have your standards. Same standards. Standards. Ja. Ja, Thema gibt es heute nicht, So wie weil. immer. Und jetzt schalten alle ab, das war keine gute Sache zu sagen. Wir labern einfach darüber, was wir zuletzt gesehen haben. Manche Und mehr als davor, andere. manche gar nichts, aber manche haben nichts zu sagen. Das ist wie immer irgendwie. Hey. Ich weiß ganz genau, Ja. dass ihr über mich redet. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir dann immer so den Link zur Mal- oder Hummingbird-Seite des Animes, über den wir reden, schicken, damit andere auch ein bisschen ein Bild dazu haben. Zumindest die Leute, die im Ja. Podcast sind, weil Generell so eine irgendwas kleine Chinesisches zu Liste. hören, sagt nicht viel. Generell so eine kleine Liste, vielleicht in Ja. die Beschreibung. Wir müssen ja keine Timestamps machen, aber damit Ey, die Leute Alter, sehen, was wir halt. spoilern. What? Es ist mehr Arbeit für Ach mich. so. Ja, richtig. Du musst ja Weißt du kein, was? Fick dich. du musst ja keine Timestamps machen, ich kann Asen einfach. macht die Liste für dich, Nassig. Du musst die nur kopieren und Ja, das einfügen. glaube ich auch. Wenn ihr Timestamps und die Namen haben wollt, dann geht ihr auf Ja. Asens Kanal. Ja, bitte. Der ist so aktiv im Moment. Nee, du musst ja Ja. keine Timestamps machen. Alles, was du machen musst, ist einfach die Links der Reihe nach, wie wir sie halt nennen, in die Videobeschreibung zu packen und dann können die Ja, Leute oder nicht? mithalten. Ja, wieso nicht? Wenn wir sie hier posten, musst du sie nur kopieren. Und einfügen. Das ist viel Aufwand. Ja. Nun, so viel dazu. Kurz noch Erklärung, warum die letzte Zeit nichts kam für diejenigen, die mir nicht bei Twitter folgen. Mein Rechner ist verreckt. Festplatte Oh. ist tot. Das All wusste ich ehrlich gesagt nicht und ich wollte Leute, dir auf die da das drüber Sad sind. Violin. Ja, genau. Festplatte ist tot. Keine Daten zu hacken. Ich bin jetzt auf Ubuntu umgestiegen und das hat meine Ew. Motivation, neue Videos zu machen, relativ zerstört, Ja, würde wie ich willst du da sagen. irgendwelche Software für irgendwas finden? Sei du programmierst ja die selbst. Was die meisten Leute ja Ja. wahrscheinlich machen, wenn sie Ubuntu benutzen. Ja, es gibt eine Sony Vegas ähnliche Software für Videos. Sony Vegas ähnlich. Ja. Willst du das ausführen? Pony Segas oder so. Genau. Ja, Aus Japan. jedenfalls. Nächsten Monat geht es wieder los. Ich glaube, da habe ich mehr Lust. Ach ja, und ich habe auch jetzt mit Uni ein bisschen mehr Stress. So. Ja, Motivation ist eingegrenzt, aber wir machen Deine einen Schuld, wenn du Podcast. studierst. Ja, Ah, ja, du genau, dann auf brechest sowas ab. Unnötiges wie Werd einfach Technologie, ne? arbeitslos, Mann. Brech es einfach ab, Mach so wie das Makro. Review Halt, zu deiner Schatz. Hauptkarriere, wie die richtigen. Genau, Und ich mache schiebe meine ihn zu. monetarisierten Videos jetzt endlich mal und dann Ja. werde ich Und reich. dann Ich wirst starte auf YouTube du. durch, Mann. Irgendwann kannst du dann nicht mehr monetarisieren und Rosi macht sich über dich lustig. Und der Traum eines jeden Anime-Reviewers. Das wäre mein Ja. Traum, Ja, du hast sowieso ganz komische Träume, bestimmt, ey. also. Ich nicht in deinen Kopf gucken. Oh. Ja, Ach ja. fangen wir damit an, was wir zuletzt gesehen haben. Will Oh irgendjemand boy. anfangen? Ja, ich melde mich mal. Oh, Ah, jetzt kommt links wieder. in Nein, 2 Stunden Heroes. Monolog. Nein, ich habe generell eigentlich relativ wenig geschaut, weil ich so viele lange Anime schaue. Also ich habe Aoi Hana geschaut. Über welchen Zeitraum reden wir jetzt? Jetzt wirklich praktisch. Ah, dann wait. Seit dem letzten Tag, ja. Schick Links zu den Anime ich kann einfach in die nicht. Podcast-Gruppe in Skype. Kann ich gerade noch nicht, das hole ich gleich nach. Okay. Ich habe geschaut, also wie gesagt, ich nehme jetzt wirklich nur das, was ich wirklich jetzt geschaut habe, okay. Das war halt einmal Aoyan, das war relativ kurz, das stand auch auf dem Elitist-Chart, yo, ist eine tatsächlich gute Lesbengeschichte. Außer das, nice. Ja, richtig, nein, weil es tatsächlich darum geht, von wegen nicht um eine prinzipielle, wirklich grundlegende Beziehung, sondern eher von wegen wie Teenage Grill mit sowas umgeht, mit Coming Out und hast du nicht gesehen, nur 11 Folgen, dafür ist es eigentlich schon ziemlich putzig gewesen. Also, auf jeden Fall deutlich solider als die meisten Roman Stories. Ja, also es hat tatsächlich, es ignoriert nicht den Fakt, dass es einfach mal Lesben sind und zeigt auch die Probleme, die man damit haben kann, wenn man richtig gay ist. Ja, und vor allem die Beziehungen zwischen den Charakteren sind extrem interessant. Man hat halt einmal das Main Grill, die halt, ja, halt lesbisch ist, Punkt. dann hat man die tatsächliche Romance Interest, die allerdings nicht die tatsächlich der andere Hauptcharakter an sich ist, sondern er ist in Folge 3 oder so auftritt und so eine Sportlerin aus der selben Schule ist. Und dann hat man die Kindheitsfreundin, die dann halt diesen freundschaftlichen Kram darstellt. Und das ist extrem gut gemacht eigentlich. Aber ja. Dann habe ich halt geschaut, ja klar, Legend of the Dead Heroes, 10. Januar angefangen, bin jetzt bei Folge 87, 11 von 10, yo. kein Scheiß, ich hätte nicht gedacht, dass das Ding wirklich so gut ist, weil ich bin da eigentlich schon mit extrem hohen Erwartungen reingegangen und das Ding hat es einfach noch mehr überschossen. Vor allem jetzt mit Folge 82, yo. Spoiler, ne? Ja, dann schaue ich halt noch, keine 17 fucking Anime von den Airing halt. Ja, aber das ist... Ich reduziere es auf 4. Ja, das ist jetzt nicht wirklich nennenswert, naja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Ehring-Anime nennenswert sind, weil... Nein, keiner von denen ist es. Was mich interessiert, ist Bokumachi immer noch halbwegs watchable. Boku what? Ja, das mit Boku dem Dagiga, Time Travel. Ja. Ja, Boku Dagiga. Ja, kinda, I guess. Maybe. Ah. Von den Ehrenden würde ich sagen, nur Shoba ist empfehlenswert, aber nein. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Muss ich ihn noch nachholen morgen. Erased ist halt fucking wackelig noch. Das kann halt in jede Richtung gehen. Die Qualität, okay. Ja. Ich schaue noch aktuell Ghost in the Shell, mich jetzt bei Folge 20, aber. Also, Standalone Complex, aber ich. Aber noch bei der ersten Staffel, ne? Ja, und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich mag's nicht. Ganz ehrlich nicht. Ich meine. Get out! Wo ist meine Mistgabel? Nein, also bei Standalone Complex 1 ist im Vergleich zu dem Film, wenn man den Film schaut und sagt dann, oh, das Ding hat eine tatsächliche Staffel. Und selbst wenn es nur episodic ist und du gehst mit diesem Mindset rein, das habe ich gemacht und ich meine, ich fand den Film großartig, dann ist man fucking enttäuscht. Also ich habe dem Anime jetzt nach, ich glaube, nach der Tachikoma-Folge habe ich ihn runtergesetzt auf eine 6 von 10. What? Was? Die Tachikoma-Folge war die beste. Die war genial. Meinst du, die, wo diese Fragen auf die Leben? Die Tachikomas haben ihre, ja, ich meine, von wegen, was da... Das lag Folge. Nicht an der Tachikoma-Folge. Okay. Es lag an der Folge davor. An deinem schlechten Taste. Ach, halt's Maul, du hast... Hier, kannst du mich mit Taste nicht mehr ansprechen. Das ist cool. Ich hab jetzt Immunität dagegen. Das tut mir leid. The Legend of the Galactic Heroes of Barrier. Richtig. Aber ich hab das geschaut. Sobald es in deinen Favorites ist, kannst du mich damit ansprechen. Ist es schon. Ja? Verdammt. Ja, richtig. ja, hier, ich habe mit Marco Pet Labor geschaut, ja. Ja, Pet Labor. Und an Pet sich Labor haben wir das eigentlich nur als, wie soll ich sagen, Vorbereitung auf den zweiten Movie, welcher richtig gut sein soll, gesehen. Und ich sag mal so, es bereitet einen vor, aber... es ist ein riesiges Meh. Ja, außer der Movie war ich... Ich meine, die Action-Szenen sahen schon geil aus, wenn sie mal da waren. Aber es ist halt viel über Polizisten, die Max benutzen, sozusagen. Ich meine, es ist die bessere Alternative zu Active Raid von der aktuellen Season. Ja, das sind halt so irgendwie... Das ist eine Elite-Polizei halt, die gegen Terroristen vorgeht mit ihren Pet-Labors, ihren Labors, die einfach nur Max sind. Richtig. Und es ist cool, aber... Vor allem das... Das hört sich mega generisch an. Das war es bisher einigermaßen. Es geht, ja. Also wir haben die Early Days gesehen, was einfach sozusagen zeigt, wie die... Keine Ahnung, halt die Early Days halt, wie die zum ersten Mal da reinkamen und so. Man könnte fast sagen, Early Days bis auf relativ seltene Action-Szenen kann man fast als eine Slice of Life Show mit Mechas eben sehen. Ja, weil das war eine Folge. Es gab riesige. Ja, willst du jetzt die Seemonster-Folge? Die Seemonster-Folge war behindert. Yeah. Die Seemonster-Folge und da gab es eine Folge mit einem Geister, also wo die irgendwie gegruselt wurden von ihren, wie soll man sagen, Seniors. Das war einfach buchstäblich wie so eine Teenager-Folge aus irgendeinem Highschool-Anime, wo die sich irgendwie spooken. Oh mein. Ja, es ging die ganze Folge eigentlich darum, dass es da irgend so eine seltsame Mythos gibt, dass irgendeine da mal beim Training erschossen wurde und dann sehen sie halt den Geist und es sind halt 24 Folgen spooky Zeug von Teenagern, die halt ihre Leber stören, die da irgendwo rumsitzen. Er macht die Early Days gerade nicht sehr attraktiv. ist es auch nicht. Also es ist eine 5 von 10 gewesen für euch. Ich glaube uns beide, oder? Ja, 5 von 10 habe ich auch gegeben. Genau. Der Movie danach, der erste, ist 6 von 10, aber auch nur, weil es halt nicht so einen Scheiß darin gab. Das ist ein bisschen so wie Early Days, nur halt mit einem großen Fall, der tatsächlich dann auch einen Climax hat, der ein bisschen satisfying ist. Aber der zweite Movie soll halt komplett anders sein, deswegen freue ich mich darauf. Ja, und das letzte, was wir halt auch beide gesehen haben, aber einzeln, das war Planetes. Und Planetes war... Ich weiß nicht, welchen Score du dem Ding gegeben hast, bei mir war es eine 9 von 10. Ja. das war fucking unique auf jeden Fall. Ja. Obwohl, ich wollte eigentlich, Spoiler, ich schreibe eigentlich dazu eine Review, also ich will auch nicht so viel darüber sagen. Oha, Maro, mach eine Review. Ich what the fuck. Ja. Wenn mich halt ein Anime beeindruckt, dann schreibe ich gern darüber. Genau. Weil du bist ja weg, du Wichser. Ey, ich lebe noch. Ja, ja. Naja, also, ich meine, Planetes hat halt alles, was man irgendwie bei einem gut geschriebenen Werk haben will, halt. Character Development, eine Story, die tatsächlich große Konsequenzen haben kann. Und die Charaktere sind halt damit hineinbegriffen, haben aber gleichzeitig auch ihr eigenes Drama zwischeneinander. Und es ist halt super gut geschrieben für diese 26 Folgen, die es hat. Und man kann es eigentlich gar nicht genug empfehlen, weil selbst wenn man überhaupt gar kein Interesse an Weltall oder sowas hat, sollte man da eigentlich allein vom Writing her unterhalten werden. Und ich meine, das Space hat ehrlich gesagt nur Plusse gegeben bei mir, weil es hat teilweise echt so beeindruckende Szenen gehabt, die halt mit dem Space-Setting halt zusammengehangen haben, wie zum Beispiel die eine, da gab es nämlich so eine Szene mit einem Mädchen, das auf dem Mond halt großgezogen wurde, also die ist eine der wenigen, die da geboren wurden und die kann halt nicht weg, weil sie halt ein ganz anderes Skelett hat, weil dort halt die Gravity ein bisschen leichter ist, und die sah halt irgendwie, weil die halt noch nie auf der Erde war und nicht wirklich weiß, wie es ist, im Meer zu schwimmen, sieht die halt sozusagen, wenn sie dann rausgeht im Mond, diese blöde Wüste für uns als Meer, ist ihr Meer sozusagen. Und das sind halt so die kleinen Dinge, die tatsächlich dann sich häufen, sag ich mal. Klingt Planet interessant. Ja, ist halt echt awesome. Ist ein paar Plätze höher gerutscht auf meiner Planet Watch. Ja, das sollte ja, dann ich habe überlegt, ob ich jetzt entweder das, Kaiji oder Aria als nächstes anfange. Planetes. Ich hab alle drei gesehen, also... Außer jetzt, ich wusste ja Aria nur die erste. Ach ja, wird erst in Season 3. Fuck off, Alter, ich schau keine 50 Folgen auf etwas, das okay ist und dann. Und dann wird's richtig nice. Ich meine sowas wie, ich meine du und ich, wir sind ja beide so Suckers für Pessimismus und die Welt, die will dich nur in den Arsch ficken. Und Aria ist halt wirklich so kunterbunt und die Welt liebt dich und du musst nur zeigen, dass alles super duper ist. Und du musst nur du musst immer nur an die Leute glauben, dann klappt alles. Das ist Aria. Zumindest in der ersten Staffel und ich denke so, klingt süß. Fuck off. Was auch fucking nennenswert ist bei Planetes ist, dass, also ich habe Planetes angefangen und ich mochte beispielsweise einen Großteil von dem Cast absolut nicht von den Persönlichkeiten her, aber die Character Development, die ganzen Zeitcharaktere allein schon haben, das ist absolut großartig, vor allem der Female Lead, die halt anfängt als fucking so ein idealistisches Mistchick, was halt komplett gegen alles spricht. Sie ist wie so eine Aria-Hauptcharakter. Also, die Liebe kann alles ändern. Ja, that was fucking disgusting. Die Szene mit dem Sarg war ja noch die, wo ich echt gestockt habe, von wegen, was ist das denn für ein Miststück eigentlich? Keine Ahnung, das ist aber, du kannst mir nicht sagen, dass du nicht solche Leute kennst in irgendeiner Art und Weise. Das natürlich halt kenne ich sie, aber das ist halt ein netter Kontrast am Anfang, weil halt jeder einzelne Charakter einfach, jeder macht sich aus, sagen wir mal, eine sehr, sehr starke Persönlichkeit hat. Alle klar, ja natürlich, weil sie gut geschrieben sind. Das ist halt das Super an Planetes und ich meine, gegen Ende der Serie ist es jetzt nicht so, als wäre sie eine komplett neue Person. Sie sieht halt nur ein paar Dinge anders, halt trotzdem noch aus ihrem Blickwinkel her. Und das ist halt sehr ziemlich gut gemacht, weil du änderst nicht deine fucking Persönlichkeit komplett. Okay, debatable, aber naja. Ist das overarching oder episodisch? Es Beides. hat Arcs, aber an sich führt halt alles zusammen. Selbst irgendeine Arc, wo du sagen würdest, ja, das ist irgendwie ein bisschen episodisch gewesen, hat am Kannst Ende mit der gesamten Story was zu tun. Also, richtig. nice. Prinzipiell kannst du den Anime sagen, dass die erste Hälfte zum Großteil episodisch ist, weil halt auch vor allem Nebencharaktere vorgestellt werden, wie halt auch das Mädchen, was da Ja. auf dem Mond aufgewachsen ist. Und dann gibt es eine ganz spezielle Episode, die dann halt praktisch sagt, von wegen, okay, jetzt geht der Shit ab. Und ab dort ist es halt eine durchgreifende Story. Ja. Was nicht heißt, dass in der ersten Hälfte es keine durchgreifende Story gibt, weil es hin und wieder eben so zwei, drei Folgen Arcs gibt. Aber größtenteils kann man sagen, dass es episodisch ist in der ersten Hälfte. Ja, die zweite Hälfte ist aber komplett mit Ziel und Fokus. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, was ich halt nochmal sagen kann, Aoi Hana, wie gesagt, kann man auch irgendwo empfehlen. Als Romance-Show ist auch nur 11 Folgen. Und war ein netter Take und mitunter einer der besten Romance-Anime, die ich so gesehen habe. Ja. Ja. Also So, und alle ihr Yuri-Fans, los jetzt haben wir dann. den Stunden-Podcast fertig und jetzt können wir nach Hause Ja, gehen. bis dann, ne? Ja, Bye-bye, ja. bye-bye. Wir können noch über One Punch Man reden, denn das habe ich Oh. gesehen. Ich muss sagen, es ist ja echt nur eine leicht überdurchschnittliche Show. Es ist, ich meine, Wie kannst du ansatzweise sagen, wie. 1000 Dislikes auf diesem Ach, Video? Alter, Also, OGM hat Animo gerettet, ja. ich Es ist meine. wirklich keine Ahnung, wie One das so Punch diesen Hype Man kriegen war das bessere Inferno Cop. Slash Discuss. Inferno Cop is a Ich meine, masterpiece. jeder, der auch nur ein Punkt. bisschen auf Writing achtet, kann halt nur sagen, dass One Punch Man da Mittelmaß ist und durch die Comedy Ja. und Action halt über Mittelmaß, aber nur wegen der Comedy und Action. Eben. Das Also war's das dann sieht eigentlich. halt Das Ding genial gar nicht aus, ne? ansetzen. Das Also du brauchst nicht da mit Story oder Charakteren kommen. Also, ja, das das ist gar Unbezahlbarste nichts. sind die Witzfiguren, die da sagen. Und davon gibt es ja echt jede Menge Leute, ne? Die da einfach sagen, ja, aber One Punch Man, das ist eine Kritik an die aktuelle Oh Gott, hör mir Wirtschaftssituation auf. von Japan. Und du sitzt da von wegen Dixie. Und ich glaube, das hat sogar mehr Knogge als einer von denen, der das gepostet. Ja, Nein, nein, der das Miyakno aus. hat sich darüber lustig gemacht. Irgendein Anime-Snob-Typ hatte das mal auf seinem Twitter gepostet, Nein, von nein, wegen, nein, nein. ja, also manche Leute sehen in One Punch Man nur eine Superheldenparodie, was es prinzipiell ist. Ja, es ist es Aber, auch. und Ist ich es nicht. sitze Es ist nicht mal eine hier, Parodie. und natürlich ist es eine Parodie, und Nein, das ist vor ich allem keiner sitze Sicht, das ist hier parodistisch. und sehe hier die Wirtschaftskritik. Natürlich ist es eine Superheldenparodie. Es ist genauso eine Also ich. Superheldenparodie wie Panty and Stocking, eine Parodie Nein, ist von nicht den mal im scheiß besseren Ansatz so. Cartoonisten. Nicht mal im Ansatz so parodistisch wie Panty in Stocking. Das ist einfach ein ganz Ja, normaler Panty and Shonen, Stocking ist der sowieso schneller großartig. vorläuft als Nein. halt. Ach, okay, von Doch, mir. wo ist denn das parodistisch? Oh, wir schneiden die Hintergrundgeschichte ab. Hahaha, ha, ha, das ist ja Es eine ist Parodie. Nein, es. es ist eine Superheldenorganisation, die ein Ranking-System hat. Klingt, keine Ahnung, ein bisschen bekannt, ich weiß es ja nicht. Es ist parodisch, wenn man einfach an Superhelden wie Batman denkt oder Ja, Superman. Ja. Avengers, Weil es generell. einfach sich nicht ernst nimmt im Vergleich zu diesen. Und ich glaube, Ja. genau diese Leute sind halt die größten Fans davon, nämlich die Leute, die normalerweise nur diese westlichen Comics lesen und dann jetzt mal One Punch Man gesehen haben. Sie finden das Ja, wahrscheinlich Moment, auch am aber nur weil besten. es sich über sich selbst lustig macht, ist es noch keine Parodie. Also Ja, aber sorry, der Aufbau macht aber es wir zur nehmen uns Parodie. nicht ernst, ist nicht gleich Ja, Parodie. es ist aber auch wirklich so, wenn du das rausnimmst, hat es halt überhaupt keinen Humor. Weil Ja, es du ist der ja, größte hat es Humor. auch nicht. Es Also, ist eine, es hat pro es Folge ist ein, zwei dadurch eine Gags. Parodie. Typ, nimm dir mal deinen durchschnittlichen Superhelden, nimm dir mal fucking Superman, liste mal seine gesamten scheiß Fähigkeiten auf und trotzdem hat der riesen Struggle gegen seine komisch überzogenen Gegner und hast nicht gesehen. Und das parodiert One Punch Man, indem es sagt, okay, er hat jetzt die einfachste Superkraft eigentlich, prinzipiell dasselbe, was die anderen ebenfalls haben, ist unbesiegbar, ist halt mega stark und wir haben immer noch die überzogenen Gegner, aber wir ziehen halt tatsächlich mal durch, was wir sagen, was er hat. Jo, der Witz ist So, halt, ich besiege ihn mit nebenbei, einem ja. Punch. Und klar, das ist kein Witz, den man Genau. die ganze Zeit einfach wiederholen kann und erwarten kann, dass Leute darüber lachen. Das ist ja nicht die Sache dabei, aber die Serie verkauft das halt als Comedy. Ob man das jetzt lustig findet, ist wieder eine andere Frage. Ich meine, ich habe jetzt mich auch nicht weggeschmissen jedes Mal. Klar, die ersten Die drei Folgen ersten paar waren auch Male gut. halt, ne? Ja. Es war nach Folge 6 halt übelst langweilig, aber. Irgendwann hat es sich wiederholt, aber da fand ich auch gut, dass die das am Ende dann so gemacht haben, dass dann tatsächlich nochmal ein relativ normaler Kampf kam. Ja, am Ja. Ende war er dann 20 Punch Man, yo. Ha! Ja, aber ich sag mal, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man diese binget, weil du hast ja jetzt wahrscheinlich jetzt nicht beim Ehrenden gesehen. Ja, ich hab's gewünscht. Ja, ich habe halt das jede Woche ertragen müssen. Und Ertragen müssen, das ja, ist weil. auch der erträglichste Ja, Anime, meine ich den ja, man nennen ertragen ist schon Spritose true. Ich meine, Matsusan. wir haben das ja auch zusammengeschaut. Ich meine, One Punch Man war so eine Kiste, wo man sich dann halt den Anime mal auf 360p angemacht hat, damit Szene nicht so Du. schnell vorbei ist und Das, hat dann halt irgendwas ach. Mittelgut gemacht, weil es einfach zu Es ist langweilig nicht war. scheiße, es ist unterhaltend im Vergleich zu allem, was in dieser Season Ja. sonst kam. Zusammen Es mit hätte Uzumaki gesagt, es Sasan. ist leicht Es überdurchschnittlich. Du wäre. hast klasse Action-Szenen, du hast ab und zu mal coole Gags, aber es ist halt nicht durchgängig lustig, es hat Ja, keine ne, gute natürlich nicht. Story und es ist halt keine Parodie, nur weil du halt einen Superhelden hast, der alle besiegt. Toll, aber Es ist halt das hebt overhyped. fucking retarded. Aber Es der Anime. hebt halt einfach das, was es versucht zu parodieren, nicht auf eine absurde Warum regt Stufe. ihr euch so darüber auf? Ich sage einfach nur, für Leute, die damals die Season geschaut Marco. haben, war das die einzige mittelmäßige, beziehungsweise ein bisschen mehr als mittelmäßige Du Show. fragst dich, wieso Alles wir andere uns war über One Shit. Punch Man aufregen. Hast du mal letztes Außer Mal geschaut? Überall OPM-Threads, yo. Ja. Nee, Ja, aber tut ich halt nicht. ich sag Es mal, ist der halt Anime wäre absolut deutlich besser overrated. gewesen, indem der Anime wäre deutlich besser gewesen, indem sie den einfach die Hälfte der Runtime abgeschnitten hätten. Dann wäre er deutlich unterhaltsamer gewesen. Aber Also, hey. wenn man auf Animation halt steht und kann das wertschätzen, wie gut das eigentlich animiert wurde an manchen Stellen, ist man vielleicht ein bisschen be mehr davon beeindruckt als sonst. Ansonsten, ja, Ja, hat das ist es halt aber auch nicht das viel. Einzige, was er zu bieten hat. Und das ist das Ja, Problem. gut, das Stimmt. reicht aber für die meisten. Das ist halt wirklich, ich meine, ich habe den Anime nicht wirklich gesehen, um erleuchtet zu werden. Das ist einfach nur so seasonal. Entweder ist es Hauptsache, scheiße es oder man lohnt sich. unterhält. Ja, ist halt. Und das hat One Punch Man, zumindest mich. Jo, ist halt Popcorn-Unterhaltung, muss ich mal sagen. Also, ich Ja. kann da auch Hollywood-Filme dafür sehen, das werde ich ungefähr auf dieselbe Art unterhalten. Ja, selbst da wäre One Punch Man wahrscheinlich die bessere Wahl. Bei Weil es manchen, Anime ist. Ja. Wenn ich jetzt an sowas denke wie James Bond, dann ja. Oder Transformers, Ja, toll, mit Transformers brauchst du jetzt nicht ankommen. Alles ist Wieso? besser Ist auch als beliebt. Transformers. Also. Beliebt ist es auf jeden Fall. Oder Fast and Furious und was weiß Oh. Moment, aber Fast and Furious hat geile Szenen. Das. Ja, Fast and Furious ist nochmal eine Stufe über Transformers. Ja, Das spiel gut, ich doch. aber. Weißt du, Interessiert. wenn wir schon Besser als bei Transformers Fast, ist nicht schwer. zu Fast and Furious gehen, dann kann man auch selber Nein, einfach wir sind seine Need for Speed Anime-Podcast. Game anmachen. Ja. Anime-Podcast. Weißt du, okay. War es das oder hast du noch mehr gesehen, Lassie? Ich habe natürlich noch mehr gesehen. Ich Gut. habe Bastard gesehen. Oh. Es ist so großartig doof. Es ist so scheiße, Alter. Ich habe durchgelacht teilweise aufgrund der Absurdität, wie die Story da dargestellt worden ist. Die erste Folge ist noch nicht so geil, weil da halt also erstmal wird das dreisteste Infodumping überhaupt betrieben. Und du kriegst halt erstmal mit, wer die Charaktere sind. Aber in der zweiten Folge, holy shit, ey, da gibt's eine Szene, da steht der Hauptprotagonist mit so einer Ollen vor so einer Leiter. Und er sagt halt, der Ollen, die soll hochgehen. Und die Olle ist natürlich knapp angezogen und so und sagt, nee, ich will nicht, weil er ihr dann unter den Rock gucken kann. Und es geht ihm so auf den Sack dann packt er sie mit einer Hand an der Schulter, mit der anderen Hand zwischen die Beine und packt sie sich erstmal quer auf den Rücken und klettert dann die Leiter hoch. Und dann siehst du ihr Gesicht, wie sie kurz vorm Orgasmus ist, weil sie mit ihrem Unterleib an seiner Schulter reibt. Und dann Was? Das muss ich. wow. Ich glaube, das ist ein Anime, den muss ich mit deutschen Dub gucken, wenn es den gibt. Also. Ja, Nee. Das ist Ich glaube nicht, wahrscheinlich es noch gibt lustiger. deutschen Dub Deutsches gibt's nicht. Ne? Oh, den Aber englischen. alter Verwalter, war das lustig. Alter Verwalter. Sind auch nur 6 Folgen, ne? Ja, genau, es sind 6 Folgen, OVA. Ja, Aber holy Berserk muss ich shit. auch noch schauen. Ist bestimmt auch gar as fuck, aber auf die richtig behinderte Erstmal Art und Weise. Marathon. Also Freitagabend. für Leute, die Trash lieben, ist das auf jeden Fall was. Wie ist die Das tut Show? doch jeder, der Anime schaut. Ha! Ha! Ha! Wie ist die Show? Berserk. Bastard. Bastard, ja, stimmt. Berserk. Berserk, genau. Ich Ja, die ist sollte. auch Trash. Ey, ich hab hier die Aufnahmemacht. Ich kann die einfach rausschneiden, Mann. Naja, Das, alles, was du über sagst, ist nächsten nichtig. Berserk-Anime kannst du das bestimmt sagen, dass er Trash wird, wenn Ja, sie okay. dieses CGI beibehalten. Naja, wenn das Writing gut ist, na dann. Ja, das entschuldigt das CGI nicht. Es sieht halt scheiße aus, aber das taten die Filme auch. Was Berserk angeht, also als ich den Trailer gesehen habe, habe ich einfach nur gedacht, wow, ich bin so froh, dass ich schon den Manga gelesen habe. Weil das wird nicht mein erster Eindruck sein von dem, was nach der Serie passiert. Also. Außerdem Ja. fangen die ja nicht mal direkt mit dem, was nach der Serie anfängt. Also der hat ja bereits so eine Rüstung, die er, was weiß ich, 100 Chapter nach dem Finale des Animes bekommt. Also würde ich nicht empfehlen, die Serie zu schauen, wenn ihr nur den Anime gesehen hattet. Oder die Nee, Filme. nee, den Manga werde ich noch früh genug lesen. Ich finde so schön, wie die Erwartungen, also, oh mein Gott, es kommt ein neuer Berserk-Anime. Alle hypen so, oh mein Gott, so Da geil, kam der Anime wird Trailer. gerettet. Und dann kam der Trailer und so weiter. Oh shit, Oh war das wow, scheiße. Ich glaube, ich muss disgusting. ehrlich erstmal, nachdem ich Log durch habe, mich an den Berserk-Manga setzen, weil da habe ich ja auch nicht weitergeschaut Hast du nach. den nicht gelesen? Nicht nach, ja, bis 177. Ach Und dann so. habe ich das Interesse verloren. Wow. Ja, reportet. ich bin einfach nicht der Typ für Mangas. Ich kann nicht lesen und die Bilder allein unterhalten auch Außer nicht so Visual lange. Novels. Richtig, aber da schaue ich mir auch nur die Bilder an und lese mir Ja, und keine, die um den Spoiler stillen. Porn-Scenes, Ja, richtig, wie gesagt. Deswegen ne? stehe ich auch so auf Grisaia, weil Grisaia hat halt so richtig hübsche Voice-Acting. Ja, Ja, gut zu dann habe ich noch wissen. also eine Short-Series gesehen, das war Aro Tabito no Niki, das ist im Prinzip Kino's Journey in kurz und ohne Vertonung, also Stummfilm quasi. Aber war in Wow. Ordnung, nichts groß Erwähnenswertes. Und dann Tsumiki no Ie, also House of Small Cubes. Habe ich ja schon getwittert, voll unrealistisch, 1 auf 10. Ah. Wow. Ja. Das war aber wirklich nicht. Nein, ich Ich halte die glaube, er meint doch, Fresse. keine Ahnung. Dafür, dass der Nein, Film das nur eine meinte ich, das meinte Viertelstunde ich, weil ging oder was ich das war. mochte die Short auch nicht. Und ich wollte jetzt darauf ansprechen, wie overhyped die eigentlich ist. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das ist eine Wen? dumme Idee, ich halte mich zurück. Dafür, Ich dass es fand die ja nur. großartig, aber. Ja. Ja, genau Ja. deswegen habe ich mich dann umentschieden und mir gedacht, okay, jetzt hältst du doch mal die Also, du Klappe. bist da Dafür ziemlich nur eine allein. Viertelstunde war, die der Film an Runtime hatte, hat er echt alles gemacht, was er hätte machen können. Ja, man muss sagen, dass Nicht sie genug Cute schon Girls oder sehr was? manipulativ ist. Die Art, wie sie Sachen darstellt und wie die Musik eingesetzt wird, Das die stimmt. wird schon sehr, geht schon sehr wird schon sehr wird schon sehr fokussiert auf eine bestimmte Emotion hingearbeitet. Aber trotzdem, ich meine, für mich hat es funktioniert. Kann verstehen, wenn es nicht funktioniert für manche. Also ich fand's geil. Ich kann es nur Ich auch. empfehlen. Weiß nicht, ich bin nicht zu Tränen gerührt nach 10 Minuten, wie ich sehe, wie ein alter Typ Aber runtertrinkt. nach 4 Stunden Visual Novel Arsen. Ja, Wir kennen dich, Anne. ja, das Writing war besser dort, tut mir leid. Ja, Das ist ein Thema für einen anderen Mal. Ich hab leider keine Ahnung. Du hast meinen Ja. Samstagmorgen damals dafür verschwendet, also fuck off. Verschwendet! Ja. Nachdem du den Abend davor dich komplett in die Bewusstlosigkeit gesoffen Ein hast, ne? paar. Ja. Ja, Oh ja, 7 Bier Hardcore. ich kann mich dran erinnern. Du anscheinend nicht. Kannst du auch nicht. Ja, dann kann Igeljäger auch was dazu sagen. King of Pigs. Ja. Ja, war eigentlich gut, würde ich sagen. Also Es ich war würde schon sehr sagen. gut, finde ich. Einfach, okay, alles abgesehen von der Animation, welche furchtbar Ich war so war. lächerlich, wie die gelaufen sind teilweise. Ja, es war halt komplett in Als hätten sie sich CG. eingekackt oder so. Das ist halt, Wirklich. ich habe, glaube ich, gelesen, dass es irgendwie so ein Indie-Budget hatte, sogar nur. Also CG plus schlechtes Budget. Oh. Naja, aber dafür sahen die Gesichter einigermaßen realistisch aus, was ich irgendwie cool fand. Und es hat halt so diese bestimmten darken Thematisierungen, wie halt Technolize irgendwie hat mit Leben und Tod und bla bla bla. Als dasselbe, sag ich mal, Atmosphäre hat es. Ein bisschen. Vor allem Ja, am also Ende. ich mochte vor allem die erste halbe Stunde, weil die war so vom Pacing und von allem, von der Stimmung, die aufgebaut wurde, fand ich die richtig stark. Allein wie die, du, ohne jetzt groß zu spoilern, in einer Szene kommt halt einfach mal so ein plötzlicher Gewaltausbruch, der einfach richtig, richtig heftig reinhaut. Ja. Aber danach, so, ich glaube, dann haben die Produzenten gemerkt, shit, wenn wir in dem Tempo weiterziehen, dauert der Film nur eine Dreiviertelstunde. Und dann kommen so Nebengeschichten rein, die ich halt echt uninteressant fand. Fandst du schon Und wichtig für das, die Charakter halt? ja, aber wenn du überlegst, der Punkt, wo der Plan beschlossen wurde, wann der ist und wann der Plan ausgeführt worden ist, da liegt schon extrem viel Zeit dazwischen. Hab ich nicht wirklich Und bemerkt. ja, das stört jetzt den Anime nicht, aber die letzte, ja, Stunde ist halt deutlich langsamer als die erste Ist das Hälfte. überhaupt ein Anime so aus Korea? Ja, genau. Ja, die Leute sagen Aber auf immer, jeden Anime sind Fall, ja nur, wenn sie aus Japan kommen. ich finde es auf jeden Fall empfehlenswert, kann man auf jeden Fall machen. Es ist aber jetzt nicht so vergleichbar mit Ich fand's halt geil, Technolize oder wie sowas von die. der. Nein, ich sag nur, das ist halt sozusagen, Ja. wenn du ein Anime über Teenager in der Highschool machst, das ist sozusagen das Darkeste, was ich bisher gesehen habe. Und das hat halt wirklich die Schule gezeigt, wie sie ist. Halt ein Machtkampf und vor allem, wenn das nur Jungs sind in der Schule, ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, es Und behandelt halt Mobbing Mobbing und und ja, das ist nicht ja in. nur, und halt Gewalt in der Schule und wie halt manche Leute dadurch ein bisschen gebrochen werden. Ich meine, so Zeugs habe ich in ein bisschen weniger Dosen schon erlebt in meiner Realschule damals. Also Ist jetzt nicht komplett Ja, man muss unrealistisch auch gewesen. dazu sagen, dass das in Korea oder Japan halt einfach nochmal ein viel größeres Thema ist, als das bei uns ist, was die ganzen Ja, Mobbing-Sachen hier in angeht. Deutschland wird ja einfach nur alles ignoriert. Also, ich glaube, in jeder Jugend ist das gleich mit Mobbing. Das sind ja einfach nur Instinkte, die einen dazu treiben, sowas überhaupt zu machen. Das ist Ja, halt Machwort, hautnahe Erfahrung. Ey, was? Als Opfer. Mobber natürlich. Natürlich. Er mobbt die ganzen Sword Art Online-Fans, hat er gemobbt immer. Dunno, also ich kann nicht sagen, dass jemand in die Schule ging und noch nie sowas erlebt hat, dass einfach jemand komplett zu Tode gemobbt wurde. Und man saß einfach da, macht nichts, weil man nicht irgendwie selbst irgendwie gemobbt werden will oder so. Oder man macht mit. Weißt du, all diese Scheiße sind halt irgendwie ein bisschen in The King of Pigs behandelt. Auch wenn Ja, der eine klingt Typ. nice. Und Also kann ja. man machen, wenn man sich jetzt nicht zu sehr an der Optik stört, Ist halt ziemlich wird man damit unique. auch, ja, wird man auf jeden Fall seine Unterhaltung bekommen. Holy shit, der Zug. Hi. Alter. Hättest du dich vielleicht stumm schalten können oder so, aber naja. Ich, ja, hätte RIP ich. Headphone Users. Ja, Oh Mann. und daran anschließend habe ich Yamishibai gesehen. Oh, welcher? Naja, Welche? beide Season. Ah, Gibt okay. drei. Und Diese was sagst du? Shorts. Ja, die Ja, die drei läuft jetzt Short. aktuell, Ach, aber die stimmt. dritte ist ziemlich Ja, scheiße, stimmt. ehrlich gesagt, bisher. Also die Oh. dritte Yamishibai war bisher bei weitem die schlechteste. Ich fand jetzt die ersten beiden auch nicht so geil. Also es hatte so ein paar Folgen, die waren ganz nett. Aber das Ja, war ich mir meine, oftmals zu Yamish, viel. hast du es Oh, gebinged? gruselig, ja. Ja, gut, das ist sowieso die dümmste Idee, was du machen kannst. Ich meine, von wegen, das ist halt von, ich meine, Yamishibai wird auch um 12 oder so released. Und dann sollst du dich halt auch irgendwo hinsetzen, von wegen schon in der richtigen Mood oder sowas nach einem Ich habe Horrorfilm meinen eben nicht schauen. ausgehabt. Es war ungefähr 23 Uhr, nachdem ich King of Pigs gesehen habe. Also, Oh. die Genau. Stimmung war, glaube ich, schon Ich weiß relativ nicht. Ich meine, passend. aber du kannst schon sagen, dass es noch am ehesten den Tag Horror verdient gegenüber dem, was wir Ja, so also an dem anderen Schrott es haben. ist halt, das Problem ist halt, dass es zu sehr, sag ich mal, der Standardgrusel ist, weil es Ja. halt auch irgendwo diese Ja, Folklore ist. das ist auch, glaube ich, die größte Schwäche, dass es halt immer der gleiche Aufbau ist. Weißt du, hast du 4 Minuten Show, du hast eigentlich nur 3 Minuten Aufbau für, puh, und das war's. Aber was ich ganz interessant finde bei Yamishibai ist halt die Tatsache, dass es alles eben auf tatsächlichen Mythen basiert. Und dafür würde ich Yamishibai, glaube ich, auch eher schauen als für den Horror. Weil dafür ist auch Yamishibai schlichtweg einfach zu kurz. Aber da muss man auch irgendwie interessiert sein an chinesischen Volkskultur-Shit. Musst du nicht mal. Es ist allein schon dadurch interessant, dass du mal siehst, weil diese japanischen Horrorgeschichten, ne? Wenn du mal denkst, wie eigentlich deren Kultur aufgebaut ist, die machen die meisten Geschichten darüber, dass du soziale Etikette irgendwo beibringen willst. Beispielsweise in Yamishibai der dritten Staffel war jetzt eine Genauso wie bei Folge. uns. Ist doch auch Ja, so wie. richtig, richtig. Das ist hier von wegen so Strubbelpeter oder so kleine Geschichten, wo man dann sagt von wegen, ja, lutsch nicht am Daumen, ansonsten werden die Finger abgeschnitten. Eigentlich richtige, ekelhafte, gorige Geschichten, um Kindern irgendwie sowas zu stecken. Und das mal zu reflektieren und das jetzt nochmal über den Anime zu sehen, ist fucking interessant, meiner Meinung nach. Beispielsweise gab es Ja. jetzt in, wie gesagt, der dritten Staffel, die hat mit einer Kurzgeschichte angefangen, wo so ein Typ in ein Badehaus geht. Ah, das hast du Und schon die erzählt. Badehäuser, ja, wahrscheinlich privat, aber, Wenn ne? ihr diese Irgendwie in ganze unserem Geschichte hören Podcast. wollt, geht Ach auf so. Lixos Kanal. Ja, in Ja, den First Impressions. um's kurz zu fassen, das war ja die Geschichte, wo sie dann einfach sagen, von wegen, okay, du sollst keine Sachen über die Badewanne schmeißen. Und das verpacken sie in eine Horrorgeschichte und bringen halt so soziale Etikette bei. Das ist super interessant eigentlich. Und Ja, ich ich denke fand's mal, viel jetzt. mehr kann man für eine Also eine 4-Minuten-Show Serie noch für die nicht ganze verlangen. Familie. Ja, das Ey, auf jeden man Fall. kann es durchaus mal machen, aber es ist halt jetzt nichts Großartiges. Es ist halt schnell vorbei, dadurch, dass es eine Ja. Short ist. Und es hat halt ab und zu mal ganz coole Geschichten, aber es hat dann halt auch so Sachen dabei, wo ich mir denke, ja, wenn du einfach weggegangen wärst, wäre das alles nicht passiert. So. Also das in der Schule Ja, mit dem das ist immer Kopierer, so. da würd ich halt nicht weiter nachgucken, sondern denke ich mir, ja, pff, ich habe mein Zeug, ich verpiss mich jetzt hier. Ja, Also, aber so ne? handelt halt auch nicht jeder. Das ist halt wieder die andere Kiste, ne? Ja, okay, aber es ist halt es sind schon einige Horror-Klischees dabei. Ja, natürlich, aber was soll man Am erwarten? gruseligsten, muss ich sagen, finde ich ja tatsächlich den Typen aus dem Intro. Den Ja, finde ich so fucking weird, ey. der ist so genial. Aber generell auch die Musik ist auch ziemlich Ja, dead, oder oder? wie er redet, also gerade im zweiten Intro Ja. dann. Alter, ey, das Das wirkt schon ein bisschen wie so ein Intro. pädophiler Typ oder so. Das Intro, das Ending und inklusive halt dementsprechend auch mit dem Geschichtenerzähler, das ist eine riesige Stärke. Das Intro hat mich ursprünglich dazu gebracht, den Anime zu schauen. Wobei es eigentlich nur ein Hatsune-Miku-Remix ist, aber das ist so übelst gut gemacht. Holy shit. Oh boy. Also, Spooky. Also, ich habe es ja schon geschrieben. Ich meine, Hatsune Miku ist ja schon scary, aber ein Remix. Ja, Hatsune Miku ist fucking spooky. Nein, die Musik ist einfach extrem gut gemacht. Also. Ja, das muss man auch sagen. Also, es ist wirklich passende Horrormusik. Ja. Also, und optisch genauso. Also, es passt halt für das Genre einfach ziemlich gut, was der Anime da macht. Ja. Wuff, Weiß wuff. nicht, ob Ah, ja. die Geschichten auf eine ganze, also auf 20 Minuten oder so funktionieren würden. Nein. Wahrscheinlich nicht. Nein, nein, nein, nein, nein. Glaube ich nicht. Also, nein, ich meine, wie würdest du das machen wollen, wenn es eigentlich, wie gesagt, nur Mythen sind? Das, nee. Läuft nicht. Und noch was? Ja, und gestern habe ich Jinjuri wa Suitai Shimashita oder auch Ah, wortwörtlich Humanity den as the englischen Client Titel. gesehen. Danke. Den was? Ich habe auch Humanity as Humanity the as Client. the Client. Oh, ja, gut. Das hat nur Lixer auch gesehen, oder? Ja, ich auch. Marco kennt es auch. Ich habe es als Ah. erstes gesehen, habe es dann Lixo so empfohlen. Achso. Ja. Hier Ich sitze find's. ich und hab Ja. nichts. Ja. Asen sitzt hier mit nächsten Händen. Aber ihr habt Ja. noch fast fertig geschaut. Ja, aber Ja. Humanity as the Client. Humanity as the Client ist aber ziemlich schnell zusammenfassbar. Ist halt ziemlich Ist fucking groß, ist ja. großartig. Schwarzer Humor verpackt in einem süßen Zuckerguss und Best Eben. Girl. Ja. Ja, ich fand die letzten zwei Folgen fand ich ziemlich schwach, aber sonst fand ich ihn eigentlich durchgängig großartig. Und er Meinst du ist die mit halt dem nicht. Wald oder welche? Muss. Nee, die letzten zwei Folgen in der Schule dann. Die Also. waren irgendwie unnötig. I don't know, das ist Warte, halt. ich weiß gar nicht mehr. Ich meine, das ist ja so deep, das ist ja sogar nicht mal in der richtigen Reihenfolge, das mit den Folgen und so. Ja, das ist auch so Das unnötig ist. einfach, Das machen fast weil. jeder Anime, wenn die einfach sich denken, oh, das ist irgendwie alles zu Wir simpel. müssen deep sein, das hat Kataro no Kyokai auch gemacht. Haruhi ist der Deshalb wird es deepste als Anime. deep bezeichnet. Oh, jetzt Es hast du ist jetzt schon halt wieder wirklich den fucking Shots unnötig gefeiert. in dem Fall. Es gibt vielleicht Beispiele, wo das Sinn ergibt. Also bei Baccano zum Beispiel funktioniert es für die Spannung, aber bei Humanity as the Client hat es halt einfach irgendwie Ja, es hat gar keinen keinen Sinn. Effekt. Ja, es Ja. ist irgendwie vollkommen unnötig. Aber auf jeden Fall die Ja. letzten zwei Folgen mit, wo so ihre Vergangenheit nochmal erklärt wird, von wegen, was sie da in der Schule gemacht hat und so, die fand ich ziemlich schwach. Das war schon, also das mit den Typen aus der, also mit den Mädels aus der Teegesellschaft, das hatte ja schon fast Higurashi-ähnliche Zustände, muss ich sagen. Das war Gut, irgendwie dass ich das nicht ganz echt. geschaut habe. Ja, das, also ich fand das ziemlich albern, was das anging. Aber Ja, dann trotzdem. Mission accomplished, Aber sonst muss ich sagen, großartig. Und es ist ja nicht oder? nur schwarzer Humor, sondern ja auch so viele Anspielungen auf Ja, aber immer wenn die Elfen halt Popkultur und was so. komplett Furchtbares sagen, muss ich halt immer echt Das laut war echt lachen. lustig. Death by Starvation. War das in der ersten Folge, wo sich das Toast auseinandergerissen hat? Das war in der Oder zweiten. die Zeit, ey, das ist Ja, auch das, boah, großartig. das ist auch. Ja, das ist schon ein Meme geworden, aber auch, also in der ersten Folge hast du ja auch sowas, oh mein Gott, tut euch verhungern. Es könnte ein Trend werden. Es ist so Ja. schmerzhaft, aber neu. Es ist so, also wirklich, die Elfen sind großartig. Ja, vor allem mit den Gesichtern, die immer haben, das kommt so genial. Kein anderer Gesichtsausdruck. Meine Lieblings-Arcs waren wahrscheinlich die mit dem Manga. Die war richtig Ja. geil, Da gab auch es eine weil. JoJo-Reference, also Ja, ist ja gut Anime. die war auch nicht schlecht. Dann mit der Insel, das finde ich auch richtig großartig. Ja, die Und Insel, ich glaube, das ist auch mein Lieblingsarc mit der Insel. Wo ja, die Elfen und halt irgendwie ihr eigenes Nation machen. Achso. genau, mit der Königin und alles. Und Meine Lieblingsart war wahrscheinlich die mit hier mit Pionier und wie hieß der zweite? Voyager. Genau. Den Ja, fand ich die großartig. fand ich ganz okay, die fand ich nicht so toll. Aber also ich fand. Meine Lieblingssache war die über den Erdenkult. Ja. Pass ich jetzt Ja. rein? Nein. Bin ich cool? Ja, also auf jeden Fall, der Anime hat irgendwie alles, was ich mag. Coole Visuals, einfach geiler Humor, eine schöne Welt und alles. Ja. Ja, ist Cute jetzt erstmal Hauptcharakter. mein. Ja, genau. Wichtig. Katsuto, ne? Wahrscheinlich einer der besten Comedy-Anime, die ich gesehen habe. Oha, Ja, ist auf warte jeden mal, Fall wie erstmal in vergleicht meine sich Tops das mit dieser gelandet. Chefshow? Fucking Satsuma. Ah, dieses Sensei-Ding. Sayonara, Setsubou Sensei. Ja, wie vergleicht sich das Ist damit, Leute? besser. Before Sayonara Humanity Setsubou as the Sensei ist Client hat beste. gescheite Charakterentwicklung und sonst was, im Gegensatz zu Sayonara Setsubou Sensei, was Ja, einfach die Sayonara ganze Zeit Setsubou Sensei Archetypes basiert hat. auch darauf, dass sich keine der Ja. Charaktere entwickelt. Das ist die reine Eben. Prämisse, dass jeder von denen auf diesem Extrem ist. Eben, Sonst da lohnt sich hier hast die du Show gar nicht mehr. die Hikikomori und die, die auf den Lehrer steht Ich und wollte es was halt nur weiß ich. vergleichen, weil ich halt nur eine Folge gesehen habe und ich weiß ja, dass beides irgendwie schwarzen Humor hat. Ja, aber da ist Humanity as Declined doch besser. Oha. Und auch Moment, dazu kann ich nichts abwechslungsreicher. sagen, also. Da muss ich ja gar nicht mehr schauen. Ich habe schon Humanity as Declined gesehen. Hast du beide Staffeln auch geschaut Ich von habe Shadowrun erst Assassin Staffel Sensei? 1 gesehen. Ja, merkst du was? Ja, genau. Okay. Es wird Staffel gut 2 ab ist Folge immer besser. 50. Nee, aber. Außer bei Aria, das ist die dritte Es Staffel. macht schon einen Unterschied bei Sayonara. Also ich weiß jetzt halt, wie gesagt, ich habe Humanity as Declined, habe ich noch nicht geschaut. Aber ich kann halt nur sagen, dass Sayonara Setsubou Sensei bisher der solideste Anime angeht, was halt auch klugen Humor angeht. Von wegen, was die da eigentlich so durchbringen. Weil Sayonara Setsubou Sensei spielt ja auch tatsächlich mit der Kultur in Japan. Von Schon. Who wegen, wie das cares? da in verschiedenen Ges Ja, die Witze Fuck sind den trotzdem Weeb. gut. Die eine Ja, und Folge, wo die Humanity ist as so. Declined spielt mit der verlorenen Kultur unserer jetzigen Zeit. Ja, das Viel ist. besser. Wie gesagt, ich habe Hat eine Humanity as Manga-Folge. Ja, ich habe Scheiß auf Humanity as Chat. Declined trotzdem nicht gesehen. Ich kann trotzdem nur Ja, sagen, dann dass weißt du, was du Sayonara nach Setsubou Loch Sensei. zu tun hast. Ja, Ja, muss ich keine hier Ahnung, erstmal gucken. die 26 Folgen Locke VA schauen. Dankeschön. Und Da bin die ich drei dabei. Filme. Da bin ich auch dabei. Ja, und danach kommt Mushishi mal gefälligst. Und dann nochmal Shinsekai Yori, du Opfer, ey. Für Shinsekai Yori wird's halt echt langsam Zeitrasen. Ja, Was machst ich du glaube eigentlich noch hier? auch. Bitte geh. Er sagt der Typ mit 90 Folgen Lock auf Oh. dem Konto. Ah, you can suck Oh, my fuck dick. you. Okay, ist da noch was lastig oder bin ich jetzt dran? Nee, eigentlich war das alles. Ich kann auch sagen, dass ich einen Cartoon und eine Laptop gesehen habe. Oh, das Das interessiert ja juckt niemanden. niemanden. Ja, der Cartoon ist wirklich Anime-Podcast. Standard-Comedy, aber die Doku Making a Mirror, habt ihr davon gehört? Nope. Anime-Podcast. Ja, und? Aber kann ich trotzdem. Ja, es gibt vielleicht auch Zuhörer, die nicht nur so einen beschränkten Geist wie du haben, ja, die sich auch für Was? andere Genres Nein. interessieren. Autsch. Gibt auch Leute, die werden nicht gern Autsch. angelogen mit dem Titel des Videos. Er fick dich halt. Okay, Making a Murderer ist gut. Sollte man Making a gucken. Mirror. Ich nehme mal an, dass Making a ihr. Murderer. Ach, a Murderer. Oh. Murderer. A Murderer. Murderer. A Murderer. Killer. Seht ihr, Kinder, das passiert, wenn man kein Englisch hat. Sondern Japanisch. Japanisch. Ihr erinnert so wie Shots. Hasek. Madara. Oh Mann. Ja. Ich nehme mal nicht an, dass ihr alle eure Links irgendwo gepostet habt. Nein, die natürlich sammeln wir nicht. nachher. Whatever, also ich Die hab. darf Lassig alle rauspicken. Also, Ja, okay, nur danke. nochmal Wie ein paar weitere gesagt. Titel reinzuschmeißen. Koikaze, gut, gut. Warte, Koikaze ist gut. Seasonal Act. Ach, keine Ahnung, ob es gut ist. Ich Oh. habe gehört, es geht um eine Insta-Story, die gut gemacht sein soll. Ich habe es nicht geschaut, aber steht auf mir Ich nicht drin. hab nur gehört, dass Koikaze gut sein soll und deshalb habe ich es Ja. auf meine Wie wird Planned das denn Watch geschrieben? gepackt. Großes Koikaze. Koi, kleines Kase. Ah, nein. Es Koikaze. steht auf dem Elitism-Chart. Also es sollte nicht so schwer zu finden sein. I recognize that cover. Ja, 13 also Folgen nur. es soll Did halt you watch it? eine Insta-Story geben. Didn't. Ich gehe mal davon aus, dass es halt einen ähnlichen Approach macht, wie jetzt halt Aoyana, dass es halt sagt von wegen, oh, was kommt da für sozialer Druck mit einher und hast du gesehen, wobei ich glaube, das ist mit Insta deutlich schwerer als mit einfach nur Lesben. Weil ich meine, jeder mag Lesben, aber naja, nicht jeder mag seine Schwester. Nun, wenn keiner von uns hat einen außer Markus, also der könnte es uns erklären. das ist Markus, vielleicht auch was einer, ist aber denn okay. dein Stand zu Inzest? Nimm sie dir so. Ja. Also aus so einer Skala von 1 bis 10, wie gerne willst du deine Schwester dicken? Oh Gott, hör auf, okay. Oh boy. Also, ich Anime-Fans, sag's mal so. Was in der Familie passiert, das bleibt auch in der Familie. Alles klar, wissen wir Bescheid. Also Das du war kannst dir schon sicher wieder sein, zu dass du viel. das, kannst dir sicher sein, dass ich das nachher out of context auf meinem Twitter-Channel posten werde, ne? Oh nein, Nur danke. dass du das schon mal weißt, also wenn ich mich Oh, dran das erinnere. war schon wieder zu viel. Ja. Gott, ja. Dann Wenn kommen wir mich zu meiner Marco dran erinnert, Miscellaneous. poste ich das. Dann geht Oh, das. bitte nicht. Wer weiß. Je nachdem, wie du dich nachher verhältst, ob du vielleicht Anime heute mit uns schaust oder nicht. Ich meine, ich will dich ja jetzt nicht auf die Probe stellen oder so, aber weißt du, heute läuft Grimgar, also. Was für Ich ein meine, Ding? hättest du nicht gerne ein zweites Sword Art Online und ein drittes Danmachi mit Ninja Oh, Games in deiner Liste? ja, ich glaube, wir sehen uns. Noch dabei. Hallo? Heute steht ja Arjun an. Oh, stimmt. Ich hole den Der Shit Gorilla. morgen nach. Ich habe eh noch 4 Serien, die ich noch Ja. schaue, Yeah. die ersten. Morgen. Ich glaube auch. Ja, morgen ist Montag, ne? Da habe ich frei. Also, perfekt. Ja. Ja, anstatt mit uns am Wochenende zu schauen, wenn sowieso jeder frei hat. Nein, nein, Montag. Hey, hey, hey, heute habe ich zu tun. Mit Was? wem denn? Geheimnisse. Mit seiner Familie. Ja, mit seiner Schwester, wir merken's. Ich poste Links dann nochmal hier in die Story-App-Gruppe, schon mal, weil ihr werdet höchstwahrscheinlich oft gar nicht wissen, welche Anime ich drüber rede und da sind keine englischen Titel irgendwie gerade dabei. Vielleicht wollen wir auch nicht wissen, über welche Anime du redest. Okay. Ja, mehr als über deine Cartoons. Okay, ja, ich glaube, über Akagi hatte ich geredet, aber um es nochmal kurz zu fassen, Akagi sollte man nicht schauen, wenn man nicht weiß, wie das Spiel geht. Wie heißt es nochmal? Mahjong. Mahjong, ja. Wie Mahjong geht. Wenn man weiß, wie Mahjong geht, soll man es auf jeden Fall schauen, weil es ziemlich spannend, nehme ich mal an. Ich habe es komplett gesehen, aber ich habe halt echt, für mich war das halt echt einfach nur Marco, lustig. weißt du, ich muss dir einfach mal sagen, du musst dich mal ein bisschen mehr mit Brett spielen. Das ist einfach nur fassen. Schau mal Ja, letztens und du sorry. wüsstest nicht mal, was Go ist. Ich meine, bitte. Ja, What the ich fuck? kenne auch nur Mensch ärgere dich nicht, Marco, keine Angst. Ich kann Schach und Mensch ärgere dich nicht und Wer wird Millionär? Ne, warte, oder? Heißt das Wer wird Millionär? Wer wird Millionär ist das mit den Fragen? Ja, das Das Spiel des läuft Lebens, auf Spiel des Lebens, RTL. Spiel des Lebens, meine ich. Oh, Spiel des Lebens. Oh, God dang it. Ja. Den ersten Anime, den ich gesehen hatte, war eigentlich so eine Art OVA-Short-Film, whatever. Halt nicht ein sehr langer Movie, der ziemlich nice aussah und deswegen wegen dem Trailer habe ich mir angesehen. Hat ziemlich pretty colors. Aber der Plot ist halt so fucking bare bones, dass es halt echt nicht so doll war. Ich habe 4 von 10 gegeben. Es ist Taifu no no Ruda. Das sagt wahrscheinlich niemandem irgendwas. Nein. Geht halt um einen Nope. Teenager, der in eine Schule geht, auf einer Highschool. Oh, Und oh eines Wunder. Tages Die stürzt sind ja ein, mega ein individuell. und eines Tages stürzt ein Alien-Waifu-Girl Oh, ab, doch, ich kenne das. Yes. in irgendeinem neben, nennt man das, Kammer oder so von der Schule. Und er besucht sie und hilft ihr und so. Und die muss wieder Und nach klingt Hause. generic. Zumindest, ich habe von dem Anime gehört, aber ich habe noch nicht geschaut. Aber Ist fucking gut. langweilig Und und 27 es Minuten gehört als kann Nummer man auf meine machen. Liste, ne? Alles klar. Ist halt echt langweilig, außer halt Pretty Colors hat es halt nicht wirklich was zu bieten. Da ist halt so ein kleiner Subplot mit seinem Kumpel, dass er irgendwie Drama entstanden ist, weil er auch kein Baseball mehr spielen will. Und das war es auch schon irgendwie. Das war das Interessanteste an dem gesamten Ding. Und das wird halt am Ende resolved, weil die beide sich entschließen, diesem Alien Girl zu helfen, weil die irgendwie. Boilerino. Spoilerino, I guess. Das sind nur 27 Minuten, also. I don't know, ich würde es nicht empfehlen. Es sieht halt schick aus, ansonsten gibt es keinen Grund, das zu schauen. Dann habe ich noch einen Landarzt gesehen. Inakaisha in Japanisch oder so. Ja, habe ich ja dann Es auch keinen Tag nach dir geschaut. ja, ist halt eine Adaption von irgendeinem Buch, das ein Tscheche in Deutsch geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie der Typ nochmal heißt. Franz Sorry. Kafka. Franz Kafka, Ah. ups. Ich bin nicht gebildet. Ich habe Alter. Wirtschaftsabschluss, ja. Kein Scheiß. Ich habe darüber geredet gehabt in der Klasse, weil da auch noch so ein Typ neben mir sitzt, der Anime schaut. Und das war, das, wie der Zufall so will, das war im Deutschunterricht. Und jetzt hat mein Deutschlehrer tatsächlich auch sich jetzt Franz Kafka den Anime Oh, angeschaut. echt ein Ja. Landarzt. Cool. Ja, hat sich einen Landarzt angeschaut, weil es ja auch sehr, sehr akkurat ist. Und mein Ja. Deutschlehrer ist halt, er ist der wirklich typische Deutschlehrer. Also, holy shit. Also, er redet erstmal, als ob er, keine Ahnung, 2 Stunden vor der Schule erstmal einen halben Aber Wald geraucht hätte. Alter. Unfassbar entspannter Mensch. Nice. Und seine Sprache ist selbst so hoch für mich, der schon sehr eloquent ist, sag ich mal. Ne? Aber gibt's Landarzt überhaupt auf Deutsch oder hast du das dann mit Nein, der hat, Japanisch? nein, der Typ, nein, der hat das einfach mit englischen Untertiteln geschaut auf YouTube. Ah, okay. Und ich meine, du findest das ja auch einfach, wenn du Franz Kafka einen Landarzt eingibst. Das ist ja das Lustige daran. Super. Egal, ich wollte dich jetzt nicht in deinem Ja, Review du kannst stören. Review. Ich meine, du kannst ja mich unterstützen, weil du hast ja auch gesehen. Ja, wir haben auch denselben Score gegeben, also. Ja, ist halt ziemlich interessant, hä? Man Es kann ehrlich ist. gesagt kaum was drüber sagen, ohne alles zu spoilern, aber es ist halt Naja. ziemlich bizarr. Und ich würde mal sagen, um wirklich alles komplett zu raffen, muss man es ein paar Mal schauen. Ja, Weil. oder du liest eine Buchkritik, yo. Naja, also keine Ahnung. Ich meine, was willst du denn bei dem Anime eigentlich spoilern? Weil prinzipiell ist ja, geht alles runter eigentlich auf Interpretation, ehrlich gesagt. Ich meine, die Ja. grundlegendste Story ist ja einfach nur, ein Landarzt hat einen Patienten. Punkt. Und das war's ja Ja, prinzipiell. aber der wird ja auch festgehalten und Ja, so dort natürlich, aber und. das ist alles diese Nebengeschichte. Aber worauf es runterkommt, ein Landarzt geht zu dem Patienten und dann passiert halt Zeug drumherum, wie seine, ach du Scheiße, wie, wer war nochmal seine nicht seine Freundin, aber seine Helferin, Ja. was weiß ich was, Seine ja, was Assistentin. mit der passiert, richtig, und was diese Pferde sind, wer ihm überhaupt diese Pferde gibt und hast nicht, das ist ja alles, wie willst du das auseinandernehmen vom puren Inhalt her? Nee. Ja, also Also seine es Assistentin wurde ist, ja einfach nur nein, das wissen wir geraped. nicht. Hä? Ja, woher willst du das denn wissen? Es ist halt, prinzipiell ist es halt ein typisches Hey, Kafka-Werk was soll sie und sonst gemacht haben? Also, was soll der Typ sonst gemacht haben, der dann da reinkam? Also, ich glaubst du, meine, die hat jetzt plötzlich Hulk-Kräfte bekommen und hat ihn plötzlich natürlich nicht, ausgehauen? aber natürlich nicht. Aber wie gesagt, es steht halt nichts offen. Es wird nichts gesagt, nichts gezeigt. Es steht halt auch die Intention und so weiter schon offen. Ich meine, wir wissen ja noch nicht mehr, wer der Typ jetzt wirklich war. Vor allem mit den Pferden, was da tatsächlich abging. Und ich meine, im Prinzip, die Interpretation ist ja größtenteils auf einen Kontrollverlust zurückzuführen, oder was weiß ich was. Prinzipiell, yo, ich meine, wir haben alle, glaube ich, schon mal ein Kafka-Werk auf jeden Fall zumindest in der Schule gelesen. Und ich denke mal, die Nein. meisten, die uns gerade zuhören, Nein. ja, du nicht, du Illiterate, Ich auch nicht. aber. Wo Das kommen die lag eigentlich her? ich habe NRW. vergessen, ob. Wirtschaftsschulen. Ich weiß nicht mehr. Kann auch sein, dass Ja, es also nicht. ich gehe mal davon aus, dass jeder, der eine Hochschule besucht, mal zumindest irgendeinen Kafka weglesen soll. Und wenn es nur die Verwandlung war. Und ich meine, Landarzt ist halt einfach ein stinknormales Kafka-Werk. Ich Ich hoffe mal, habe dass die meisten Zuschauer damit was anfangen können. Es geht halt ein schon Jahr irgendwo lang in auf. meinem Fachabi Galileo Galilei Ja, ich gelesen und meine, das war's. das Das habe halt. ich in der Kafka ist 9. halt einfach Klasse nur einer gelesen. der wichtigsten deutschen Autoren. Ich meine, Ne, in wen der 10. interessiert's denn? Ah, was Alter, du kannst soll's. doch nicht einfach davon ausgehen, dass jeder auf die fucking selbe Schule ging. Ich Meine gehe nicht davon Güte. aus, dass jeder auf die fucking selbe Schule ging, aber ich gehe davon aus, dass jeder, der auf irgendeine Schule ging, mal als der wichtigen, Also. von einem der wichtigsten deutschen Autoren mal was gehört hat. Also Vor allem auch von einem der interessantesten. auf meiner alten Schule, was ein Gymnasium war, haben wir in der 10 Galilei gelesen und jetzt lesen wir nächstes Jahr Faust auf dem WG, Ja, also. Faust habe ich auch schon gelesen. Ja, soweit Faust ich ist weiß, auch. werdet ihr aber auch nicht mehr anderes lesen als Faust. Keine Faust? Spur von Ja, Kafka. doch, eigentlich schon. Wir lesen jetzt als nächstes das Parfüm. Aber Faust ist ein fucking interessantes Werk. Aber es war Faust ist von. das einzige Pflichtlektürewerk, was ich gerne gelesen habe. Der Rest war. Faust war extrem interessant. Ja, also auf jeden Fall von den Sachen, die Goethe geschrieben hat oder Schiller oder wer auch immer, Ja, das Einzige, Goethe. was du heute noch lesen kannst, ja. Hype. Ja, vor allem, weil Goethe, ich weiß nicht, Goethes andere Werke. Anime-Podcast. Ey, hier dieses Leiden des jungen Werther ist einfach nur Ja. Rumgeheule, bla bla und Nein, das war's Natur und nicht, so weiter. aber es klingt halt nicht gegen Faust an. Ich meine, allein schon den Fakt, dass man. Ich meine, du gehst in eine Deutschklasse und du sagst, in Faust geht's um Hexenorgien und du hast von jedem Typen einfach die Aufmerksamkeit. Aber was soll's, Anime-Podcast? What the fuck? Ja, es gibt Klingt zwei. gut. Ja, es gibt zwei Hexenorgien in Faust, bei der Oh. Walpurgisnacht. Und wartet, jetzt muss ich einfach mal feststellen, weiß irgendeiner von euch, wie das Pendant zur Walpurgisnacht in Deutschland ist? Nope. Was für eine Das Nacht? habe ich dich mal gef. Das Hexenverbrennung, wusstest. oder nicht? Nein, nein, das wusstest du nämlich nicht, Marco. Wo feiert man in Deutschland die Walpurgisnacht? Ich weiß nicht, was eine Walpurgisnacht Das ist. war doch die Hexenverbrennung, oder nicht? Nein, das Oder war liege ich nicht die da komplett falsch? Hexenverbrennung. Nein, Das war nein. doch mit der Hexe Walpurga, oder wie die hieß? War Ja. das? Ja, aber das ist nicht die Feier, die wir heute haben. Nicht? Okay. Nein. Beziehungsweise, wo feiert. Nein. Doch, das reicht eigentlich schon. Wo feiert man heutzutage in Deutschland die Walpurgisnacht? Keine Ahnung. Brocken. Harz. Kinder. Fuck Allgemeinwissen. off, Alter, mit deinem. Deutschland. Oh, Junge, ich hasse ich solche hab die Arschgesichter, die auf. Das ist der scheiß Tanz in den Mai. Jungs, was ist Dude, falsch mit ich euch? hab einmal Walpurgisnacht gewikipediat, weil eines von KIZs Liedern Walpurgisnacht Jetzt, heißt. denkt euch mal, dass Wow. das fucking KIZ gebildet ist als ihr. Was ist falsch mit euch? So Das gebildet, wird mir ich. stinken. Also, das schreibst du bestimmt auf deinem Lebenslauf in deiner Bewerbung drauf. Ich habe das und das Buch gelesen. Allgemeinwissen ist schon Fuck wichtig, off, also. Alter. Oh Nein, brauche ich nicht zu Mann. wissen. Das ist Unterhaltung genauso viel wie Anime für mich. Also. Ja, aber da haben unsere Zuhörer wenigstens auch was gelernt Ja, heute. lach aber hier Ja, nicht, Educational weil Podcast. ich müsste das Buch kaufen und selbst lesen in meiner eigenen Zeit. Also müsste es Unterhaltung sein. Weil ich in der Schule habe ich darüber gelernt, wie man Sachen verbucht. Fuck off, also. Erzähl mal weiter, was du Alter sonst noch Schwede. geschaut hast. Ich könnte auch nur einen Hauptschulabschluss haben, dann würdest du, hey, Hauptschule sind doof. Oh je, Gott. Trigger. Nee, zu ernsthaft. Ich hasse solche fucking. Kuff, na egal. Tut mir leid, Marco, Das nächste, hast was du ich dich noch gesehen habe. lieb, bitte? Fuck off, Alter. Das nächste, was ich gesehen habe, ist auch ein Movie gewesen. Der hieß, warte mal, da muss es einen englischen Titel dafür geben, weil das Japanische ist einfach so lang. Holy shit. Nein, es ist kein Light Novel. Royal Space Force, The Wings of Honemise, Honemise, whatever. Royal Schicken Space den Force, Fall. nee, ja, stimmt. Das ist halt einer dieser Movies, die man halt schauen sollte, einfach nur, weil es halt ziemlich wichtig ist in der Anime-Industrie, als Film, der auch im Westen auch bekannt war eine Zeit lang. Ist halt heutzutage nicht mehr wirklich so bekannt, aber ist halt ziemlich geil das animiert. Allgemeinwissen der Anime, ja. I don't know. Wie gesagt, man kann, muss ja auswählen, was für sich selbst als Allgemeinwissen gilt. Alles subjektiv. Total, weil ich brauche das bestimmt nicht in der Ausbildung. Und damit verdiene ich mein Geld. Ich bin Literaturstudent oder was Geld? Weiß ich. Ja, kann sein. Und je nachdem, wie das Gespräch läuft. Ja, ich meine, im Forschungsgespräch fragen die so, ey, hast du eigentlich Franz Kafkas Bücher gelesen? Und der so, ey, nein, ey, verpiss dich. Wir wollen hier nur Programmierer, die Franz Kafka gelesen haben. Er hat so recht. Ja. Ich meine, das müsstest du doch gelernt haben, wie dann, wenn man, wenn man bei Informatik ist. Du weißt ja allerdings schon, dass es auch Allgemeinwissenstests gibt, wo sie auch, Einstellungstests gibt, wo sie auch Allgemeinwissen abfragen. Ja, oder aber auch nicht so fucking Zeug wie Volksfeste und so weiter. Natürlich können da auch Bücher rankommen. Das wäre das erste Mal, dass ich darüber höre, dass sie über diese Bücher Fragen stellen, weil wozu zum Teufel bräuchte man als Bankkaufmann nee, ich mein, Wissen darüber? Mein Abikurs ist halt auch schon der, beziehungsweise da sind jetzt die meisten halt in der Einstellungstestphase und die haben da auch solche Fragen gehabt. Also da werden wir auch relativ regelmäßig von unseren Lehrern gefragt. Und was halt meistens vorkommt, ist halt natürlich mathematischer Teil, von wegen so eine zeitbesetzte Prüfung, das ist nochmal ein Vorstellungsgespräch, aber auch Allgemeinwissenstests. Okay, also da Fachabitur ist alles, was Allgemeinwissen angeht, ab Realschule zu Ende, weil die wiederholen einfach nur das, was man in der Realschule gemacht hat, sodass Leute auf dem gleichen Standpunkt des Wissens sind, wie man halt irgendwie Realschule braucht, bla bla. Und alles andere ist halt Abiturstandard für Wirtschaft gewesen. Das heißt, ich kann dir sagen, wie fucking deine Rechte bei, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, was deine Rechte sind, bei dem Scheiß. Aber ich kann dir halt nicht sagen, was in diesem fucking Buch stand über fucking Goethe, was Goethe geschrieben hat. Wow. Es ist buchstäblich genau derselbe Scheiß, den man nicht wissen muss. Außer, dass meist ein bisschen nützlicher ist, da ich es tatsächlich in der Ausbildung brauche. Vielleicht irgendwann. Wenn du Glück hast. Ja. Gut. Anime. Ja. Fuck off, Educational Alter. Podcast. Yo. Hier lernt man heute ja richtig was. Ja. Was man in der Schule lernt, ist eigentlich größtenteils unnötig. Das aber ist okay. Das, was ja wir euch beibringen, ist ja richtig das, wichtig. Das, was man Deutsch lernt, ist höchstwahrscheinlich genauso unwichtig wie alles natürlich andere, was man in der Schule aber lernt. Aber es kommt trotzdem Tests vor und so weiter. Und ich finde, es ist auch relativ wichtig fürs Kulturverständnis. Welches aber Kulturverständnis und welchen fucking Affen redest du mit darüber? Also wenn ich draußen hier in meinem fucking Dorf rumrenne, der wird keiner hier fucking Goethe gelesen haben. Das glaube ich. Triggered. Das findest du gut. Okay, was das Triggered dabei. Alter. Anime-Podcast. Wir sind nicht mal fertig mit den Titeln, die wir bisher gesehen haben. Und wir sind, naja, gut. Wie lange ja nehmen wir jetzt schon auf? Es ist ein guter egal fucking Film. Meine Güte. Es geht darum, dass in irgendeinem alternativen Universum ist halt nicht unsere Erde, es ist halt irgendwie ausgedachte Länder und Nationen und Kriege. Aber es spielt eigentlich ein bisschen so drauf halt hinaus, wie wäre es, wenn wir Krieg gehabt hätten, während wir halt versuchen, in Space zu kommen. Und da ist halt, Space ist da zwar ein Teil in das, was die Länder halt irgendwie Geld hineinstecken, zumindest eins dieser Länder, in dem halt die Story halt stattfindet, aber gleichzeitig haben die auch irgendwie noch Konfrontation mit anderen Ländern und müssen halt damit halt auch irgendwie zurückstecken. Und es ist halt ziemlich interessant zu sehen, wie die Menschheit dann dennoch irgendwie ein paar Individuen hat, die passionate über, was weiß ich, Space und so sind und wie sie dann, wie die halt strugglen irgendwie da noch dahin zu kommen. Aber teilweise ist es halt irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil der Hauptcharakter, das ist jetzt nicht, ich weiß auch nicht, das hat halt ziemlich dämliche Gründe, warum er irgendwie Astronaut wird und so, oder warum er überhaupt das wurde, aber ist halt, was Animation und so angeht, ist es halt ziemlich ein Meilenstein, sag ich mal, von 1987, ist ja ein ziemlich alter Film. Die Story ist halt ziemlich, sag mal, stand nicht so gerade sehr, ist ja kein fucking Planet ist, aber ist ja auch ein Movie, der. Es ist nicht sehr innovativ. Es ist nicht so innovativ, was Storywriting angeht. Man hat so ein bisschen einen Subplot mit einer Beziehung, die den Charakter eingeht, aber das geht auch nirgendwo hin irgendwie. Also, dass man rausfindet, dass er ein bisschen creepo ist, aber naja. Ist halt unterhaltend für die 120 Minuten, die es läuft. 119. Ich würde es empfehlen. Ja, ich hab trotzdem 8 gegeben, weil es einfach, keine Ahnung, schon irgendwie ein Meilenstein ist. Und die Animation war. Total. Das ist ja noch nicht mal pretentious. Es hat ja nicht mal. Es hat halt eine gut ausgebaute Story. Und es ist Retro. Und Retro ist immer besser. Es ist Retro, hat eine gut ausgebaute Story, die nicht viele Löcher hat. Und deswegen habe ich es auch gegeben. Ja, als nächstes wäre was etwas, das ich mit Dings gesehen habe, mit Asan. Ja. Gunslinger Girl. Oh, stimmt, das habe ich komplett verdrängt. Ja, was bemerkwürdigerweise auf der Elitist-Chart fanden, aber was weiß ich, wie das da drauf kam überhaupt. Ich meine, ja. Die Ursprungschart ist ja von Mal. It's Lolis with Guns. Ja, es ist einfach, also wenn ihr einen Loli-Fetisch habt, dann geht erstmal einen fucking Therapeuten aufsuchen. Aber ansonsten könnt ihr Gunslinger Girl sehen, wenn ihr Lolis, die nicht sexualisiert werden, sehen wollt, die Action nicht machen. Nicht sexualisiert, also ist auch schon wieder so eine Kiste für sich, also... Ich meine, sie haben kein skimpy Clothing und so weiter, klar, aber ich sag mal, das Writing in der Show ist schon ziemlich für den fucking Arsch. Es hat halt... Ich meine, die beste Charakterisierung, die eine von den Mädchen bekommen hat, also sie haben ungefähr zur Hälfte der Show haben sie einzelne abgearbeitet. Und bei der einen ging es halt rein darum, von wegen, dass sie einen gesamten Tag lang, also eine gesamte Folge lang praktisch nur über ihre Periode gequatscht hat. Und dass sie halt, dass manche von denen ja körperlich abgeändert werden für Supersoldaten und dass die da ihren Uterus rausgestellt bekommen und so weiter. Und naja, gut, das Finale war auch fucking cringeworthy, wo sie dann angefangen haben, Freude schöner Götterfunken zu singen, was auch eigentlich jeder auswendig kennen sollte. Naja. Oh Gott. Ja, also ich kenne Freude schöner Götterfunken, weil das in Evangelien kommt. Ja. es ist nicht relevant, woher du es kennst, wichtig ist, dass du es kennst. Richtig. Ja, aber die japanische Kultur hat mir es beigebracht und nicht deutsche. Wow. ich meine, vielleicht schaue ich einfach mal mehr Fernsehen in nächster Zeit, dann werde ich mehr Kultur von Deutschland irgendwie mitbekommen. Mehr BRTV oder so. Doch, das ist doch hier, das ist genau, worüber du redest. Halt, ich muss doch mit den anderen Leuten kommunizieren können, was so alles abgeht und was wichtig ist. Deswegen. Du musst doch immer den Wikipedia-Artikel des Tages lesen. Ja, oder sowas. Ja. Da weißt du bestimmt ganz interessante Sachen. Ganz länger, shit, schaut's nicht. Ja. Ich schalte am besten jeden Morgen auch noch bei RTL.6 ein, da verpasst du nichts. Ja. Und liest die Bild. Der Artikel des Tages, es geht heute um Detmold. Also, wenn das nicht interessant ist. Oh, Jungs. Okay. Ja, Gunslinger Girl. Ja, danach hatte ich halt King of Pigs gesehen, was so wir schon geredet haben. Und danach hatte ich Area 88 gesehen. Ja, Retro. Was eine OVA ist mit 2 bzw. 3 Episoden. Da bin ich ein bisschen verwirrt gewesen, weil Mal und Hummingbird sagen, es hat 3 Episoden. Aber halt auf Kiss Anime, Piraterie, hat's halt nur 2, die einfach länger sind, als es angegeben wird, oder Hummingbird als, oder Mal halt. Aber egal. Ist halt, ein, sag ich mal, Kriegsdrama mit ziemlich cooler, Jet-Action, wie man sie halt erwarten kann aus dieser Zeit, und eigentlich ziemlich vielen likable Characters, Es geht halt um das Drama, also das Drama ist an sich, dass einfach ein frischer, nennt man das, Graduate, jemand, der gerade eine Schule geschafft hat. Ja, Graduate. Ein Graduate. Ein Abiturient. Nein. Der Schulabschließer. Flugschulabschließer, der gerade von der Flugschule kommt und wird halt von einem Kumpel, in Anführungszeichen, dazu gebracht, etwas zu unterschreiben, das ihn verpflichtet, Jets zu fliegen in einem Kriegsgebiet. Und halt den Moment, den er es unterschreibt, ist halt am nächsten Morgen wird er direkt dann mitgenommen, dieses Land. Der hat es halt betrunken unterschrieben und das ist halt so ein Kriegsgebiet à la fucking Midwest, whatever. Mittlerer Osten halt. Und der versucht halt irgendwie da wieder rauszukommen. Der kann entweder 3 Jahre einfach komplett seine Pflicht halt absitzen oder er kann halt Geld mit Kills irgendwie, die er da macht, verdienen, weil für jedes Mal, wenn er irgendwas abschießt, kriegt er Geld und kann dann für was weiß ich viele Millionen Dollar sich rauskaufen und lässt halt gleichzeitig irgendwie seine sozusagen Freundin zurück mit dem Typen, der sozusagen in sie interessiert ist, aus dem puren Sinn halt heraus, dass er halt irgendwie es hasst, dass sein Kumpel ihn in allem irgendwie überholt und besser ist und er halt ein riesen Dickhead ist. Das heißt sozusagen der Antagonist. Ich meine, damit ist auch gleichzeitig bei dem wiegsten Point in Area 88, das ist halt der Antagonist, der halt einfach nur fucking Dickhead ist. Einfach nur aus Inferiority-Komplex. Aber ansonsten sind eigentlich alle Charaktere, die er halt auf Area 88 halt kennenlernt, extrem likable und haben halt alle ihre eigenen Gründe, warum sie überhaupt da rumhängen. Teilweise sind es halt einfach Vietnam-Veteranen, die einfach nicht genug bekamen vom Krieg, nachdem sie es dann geschmeckt hatten. Beziehungsweise auch andere Leute, die halt irgendwie da reinkamen, ohne dass sie es wollten. Und ja, in den zwei Folgen, beziehungsweise drei Folgen, je nachdem, welche Quelle man wohl hatte, passiert einiges. Also ich kann es ziemlich empfehlen. Ist halt auch ein bisschen alt, 1985, 1986. Aber ist auch, so würde ich mal sagen, einer der Meilensteine, die man sehen sollte aus dieser Zeit. Mich hast nicht überzeugt. Okay. Mich schon, weil ich sowieso schon viel Gutes von Area 88 gehört habe. Ich Das finde habe ich. einfach so Kriegsdrama mega uninteressant. So. Kriegsdrama ist der Shit. Findest du das Setting uninteressant, aber nicht die Story, weil ich weiß ja nicht, was jetzt großartig Ja, am Writing uninteressant sein das Setting finde ich halt, packt mich soll. nicht. Das mag ich ja sowieso Kriegsdrama gar nicht. allgemein, bäh, und Hä? Liga, ja, Liga-Gedöns, nein. Nichts für mich. Also mir ist scheißegal, welches Setting ein Anime hat. Danach habe ich mit Asan auch noch gesehen. Tetsuan Birdie Decode. Oh ja. Warum auch immer. Birdie. Link, please. Hier, es geht um ein Alien, das aus Versehen auf ihrer Mission auf der Erde einen Menschen umbringt und deswegen sozusagen seinen Körper reparieren will. Der Körper muss repariert werden und seine Consciousness ist sozusagen in ihr sozusagen so lange. Und die wechseln halt teilweise den Körper, deswegen steht hier Genderbender bei den Genres, aber an sich ist es nicht wirklich Genderbender. Weil er hat sozusagen dann seinen eigenen Körper, weil ihr Körper kann sich anscheinend verwandeln einfach. Und dann kann er halt sein Leben ein bisschen so leben, wie er es will. Und dann verwandelt sie sich einfach manchmal um dann gegen was Böses zu kämpfen. Das ist halt ziemlich Standard irgendwie, was Storyaufbau Ja, es ist angeht. absolut Standard schon, aber die zweite Staffel ist Schonen? tatsächlich ein bisschen Nicht wirklich. interessanter. Ja, doch, Zu der schon, zweiten schon. Staffel sind wir bisher noch nicht gekommen. Da gab es einfach interessantere Anime, die noch dazwischen gekommen sind. Wie Ja, Gunslinger Girl, ha! die zweite Staffel ist jetzt auch nicht überragend. Sie ist halt einfach ein bisschen interessanter, weil was über Mehr den Birdie. Heimatplaneten über ihre Hintergrundgeschichte und über den Heimatplaneten ein bisschen was erfährst und dieses. Erfährt man endlich, wieso sie eigentlich ein Mensch unter anthropomorphischen Aliens ist? Weil das hat uns beide richtig Ja, gestört. das sind Leute, die sehen aus wie fucking Käfer, aber sie sind einfach auf sie wie eine normale Frau. Das ist halt. Ja. Ja. Also, aber es ist nicht wirklich gut erklärt, sondern es ist halt. Gut. Es ist Hat man, glaube ich, auch eine. nicht Hauptsache Soll ich erklärt wahrscheinlich. spoilern oder? Keine Ahnung. Also gut, es ist nicht Story. Ja, sie ist halt einfach eine andere Ethnie in dieser Welt und das war's. Mensch, Also es, also. ja, im Prinzip ja. Also es ist jetzt kein großer Twist oder sowas, sondern sie ist halt einfach, sie hat einfach einer bestimmten Ethnie an, Aber die irgendwie sie. auch verfolgt worden ist und so. Und ah, es Die ist Juden-Ethnie oder was? ja, also Ne, die Neger-Ethnie. nicht Das hätte ich ganz, nicht sagen aber sollen. ja, sie ist nicht schwarz, yo. Also Komm nicht aus der Hood. Oh, damn. Nicht von der West Coast. Also wie gesagt, die zweite Staffel ist merklich besser, weil es halt einfach mehr um die Charaktere und Interaktionen derer geht. Aber ja, man muss es nicht machen, man muss es nicht gesehen haben. Also Ist ich ja auch fand von A1 Pictures. die erste Staffel ist halt so meh, und die zweite ist ein bisschen besser als meh, aber Ja, der erste es Staffel habe gibt ich mehr als 5 von 10 genug, gegeben, also. es gibt mehr als genug andere Anime, die man gucken könnte. Ja, wenigstens hast du es gesehen, mal etwas, das wir hier beide gesehen hatten. Dann hatte ich noch gesehen den. Okay, dann muss ich jetzt nicht unbedingt erwähnen, den Karano. Ne Kyoken no Kanata Movie. Oh damn. Jo, den habe ich einfach ohne dich Masterpiece. gesehen, ne? Eiskalt. I don't know, es ist halt einfach. Q-Anus. Sieht halt gut aus. Und es hat eine Menge kurzhaarige Girls, vor allem im Movie, also ich gebe meinen Thumbs up. Ich habe 10 allerdings 4 out of von 10 10. gegeben. Ja, 4 von Oha, 10, ja. du bist viel zu kritisch. It looks good, but that's it. Ja, dann Planetes habe ich gesehen. Und dann etwas, das wahrscheinlich kein Schwein gesehen hat hier. Hyoke Mono. Hey, das Nope. sagt. Aber viel Hi. gehört und Kenne ich von Nobunaga, Anime Everyday. yo. Ja, also durch so Leute halt wie Anime Everyday und Kenji habe ich halt den Anime angefangen. Und ich muss schon Kenji sagen, selbst dann. das gesamte Thema halt mit, es geht halt um einen Ästhetiker, oder wie man die auch nennt, der halt Ästheten. Ästheten, was auch immer, die halt extrem Ehrlich? abfahren auf Das ist halt irgendwie so, das sind so Leute, die sehen die Kunst in den kleinsten Dingen und sind, keine Ahnung, einfach nur eine perfekte Blume oder so ist schon wunderschön für die und die tun das halt wertschätzen. Aber dieser Ästhetiker hat halt sich fixiert meistens auf Teeutensilien wie Tee, halt die Teezeremonie und halt die Utensilien, die man dafür benutzt. Da gibt es halt irgendwelche Meisterwerke, die aus China kommen und die liebt er halt und wenn er dann eins davon sieht, dann reagiert er darauf, als wäre irgendwie, was weiß ich, als hätte man irgendwie Raumfahrten erfunden in seiner Zeit oder so. Darauf reagiert er dann halt extrem interessant, wenn er mal eins davon sieht. Und es ist ziemlich langsam aufgebaut. Halt, die Serie beginnt halt einfach nur mit dem Etablieren seiner Interessen und der ist ja eigentlich an sich ein Samurai, aber das ist halt sein Hobby, Ästhetik. Und im Laufe der Serie muss er halt ein bisschen damit kämpfen, halt, will er jetzt Ästhetiker sein oder Samurai? Als Samurai bringt ihm das Geld und den Ruhm, aber ist als Ästhetiker ist er halt zufriedener, aber auch arm. Ist halt einer der Themen und es macht sich halt wieder aus mit den Charakteren, weil diese Teezeremonien sind halt so halt wie eine Art Ritual, in dem man halt irgendwie eine Art Meeting hat und miteinander redet. Aber gleichzeitig haben diese, zeigen diese, sie simpel, so simpel wie sie auch sind, halt ziemlich viele Details über die Charaktere selbst, wie sie sich halt darin verhalten in diesen Momenten und ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt so unterhalten findet wie ich, aber es ist halt, wenn man halt selbst ein bisschen ästhetischer wird bei der Serie, wird man das ja auch besser wertschätzen können, weil viele Sachen sind halt im Detail, halt vom Character Development vor allem. Charaktere verändern sich halt ziemlich langsam über den Kurs der 40 Folgen fast. Und, Also es klingt auf jeden Fall mega langweilig. Okay. Findest du? Ich Also es finde, ist, das es geht klingt um extrem Teetheorie. interessant, um Also ich ehrlich zu weiß nicht, wie es sein. umgesetzt ist. Das ist halt die Frage. Wie ist es denn Es inszenatorisch umgesetzt? geht halt meistens um den Hauptcharakter, welcher halt irgendwie ein bisschen Einfluss und Macht halt braucht, um irgendwie seine eigenen Meisterwerke bauen zu können, ästhetisch irgendwie seine eigenen Werke halt zu kreieren. Und halt wie nennt man das, die Art und Weise, wie er halt irgendwie mehr Geld und Macht in Anführungszeichen halt bekommt und Einfluss ist halt interessant, weil er halt total teilweise irgendwie Kriege verhindern kann, einfach nur dadurch, dass er halt bei diesen Teezeremonien mit den Gegnern, das ist ja dann Messenger, die dann hinschicken und das ist, traditionell wird das dann halt bei einer Teezeremonie beredet, ob die jetzt sich gegenseitig mit Schwertern die Köpfe einschlagen. Und das ist auch ziemlich interessant meistens dann, wie er das handelt. Das ist halt ein ziemlich Und inter was bringt jetzt die Story, sag ich mal, über die Dauer voran? Einfach nur, er will seine Werke machen und deswegen muss er Das ist irgendwie nur ein Teil. den Es halt, Auftrag abholen, oder? geht auch teilweise um halt diese Zeit, in der sie halt sind, diese Nobunaga-Zeit. Und wie halt Leute, die jetzt nicht unbedingt die krassesten Samurais sind, da irgendwie klar kamen. Im Laufe der Serie gibt es auch teilweise Verrat und Mord halt an bestimmten geschichtlichen Charakteren. Je nachdem kann man es dann besser voraussehen, wenn man sich ein bisschen mit der Zeit auskennt. Und wie halt unser Hauptcharakter, der ja nicht in dieser Geschichte sozusagen eigentlich existiert, halt damit umgeht. Und I don't know, es ist halt ziemlich im Detail. Ich meine, Anime Every Day hat ja auch mal ein Video dazu gemacht, der sagt es eigentlich genauso, wie ich es versuche gerade zu erzählen aus dem Stegreif raus. Aber es ist jetzt nicht, wo man sagen würde, ja, das ist jetzt fucking Legend of the Galactic Heroes und hier geht's um Galaxien, Aber mit anderen Worten, eine 3 von 10, ja? Nein, 9 von Jetzt 10, sind Arsen aber pretentious, wo er den Film auch gesehen hat. Natürlich! Ich meine, das geht ja einher mit dem Ganzen, oder? Das ist quasi der Sticker, der dir dann auf die Stirn Ja. geklebt wird Ich dadurch. meine, ich habe mein Profilbild jetzt auch schon geändert, also jetzt kann ich keinen T-Sippen und Foreneinträge schreiben. Jeder wird Okay. mich ernst nehmen. Um es kurz zu fassen, es geht einfach nur um die Charakter, nennt man das, wenn sie miteinander reden. Interaktionen. Interaktion, ja, Charakterinteraktion machen diesen Anime aus. Und die sind halt großartig. Damit kann ich es eigentlich belassen und ich würde es empfehlen. Es Nice. ist halt nicht für den fucking Durchschnitts-Anime-Fan geeignet, weil es halt ziemlich langsam ist und mature, aber naja, jedem das seine. Halt, wenn man so, sagen wir mal, fünf. Okay, sagen wir mal, wenn man die erste Folge gesehen hat, weiß man, ob es einem gefallen wird, weil es halt ziemlich laid back ist am Anfang noch. Und je nachdem, welcher Arc man gerade ist, ist es halt genauso wie bei der ersten Folge halt. Die haben immer eine Arc, dann kommt der Climax und dann wird halt wieder neu aufgebaut und neue Charaktere kommen dazu. Beziehungsweise alte Charaktere verändern sich oder haben sich entwickelt, weil die haben teilweise auch ein paar Timeskips, weil es geht ungefähr so 10 Jahre oder so in dem Leben von dem Typen. Von dem Hauptcharakter. I don't know, es ist, ich würde sagen, das ist eine ziemlich genial geschriebene Story von den Charakteren her, aber ja, je nachdem, wie Das man ist halt. worthwhile. Es ist worthwhile, aber naja. Schwer zu erklären, warum die Serie so gut ist, wenn man halt kein Skript vor sich hat. Also. Aber das sollte Ich vielleicht muss auch raus einfach. sagen, dass sie jetzt nicht, das ist keine Serie, die man halt einfach so am Surface einfach so super toll erklären kann. Ohne dass man halt denkt, oh, das ist ja langweilig, ich hasse Tee, wo ist mein Kaffee? Dafür ist Weil. halt superior. Ja, das geht halt. Okay, eine Sache muss ich noch erklären halt. Es geht auch um irgendwie diese Ästhetik halt des, die halt in Japan großenteils beliebt war damals, diese, dass Dinge simpel sind. Das ist halt irgendwie eine Ästhetik. Und damit arbeitet die auch, dass es halt, je simpler etwas ist, desto wunderschöner ist es. Und das finde ich halt auch ziemlich interessant, wie man Dinge dann teilweise eigentlich anders sehen kann, wenn man das mal von der Serie dann erklärt bekommt, worin der Sinn dahinter liegt, was daran so schön sein soll. Da finde ich, da kann man dann ein paar Sachen, die irgendwie Gaudi schon aussehen, teilweise schon selbst kritisieren, einfach weil sie nicht simpel sind, so wie die Serie teilweise Dinge darstellt halt. Diese Teezeremonien sollen ja halt auch so simpel wie es möglich sein, wie es geht sein, aber I don't know. Ich triff da ab, es ist eine gute Serie, schaut sie. Es müssen wir einfach nur Nice. mehr. Ja, es hat einfach. Die Serie hat kein Schwein gesehen. Es sollten mehr Leute sehen. Klingt auf jeden Fall interessant, finde Ja. Gebt jetzt in YouTube ein Anime Every Day, Hyogemono Mono und schaut das ich. Video. Klingt wie etwas, was ich schauen würde. Ja. Nur denn, danach, ja, okay, Pet Labor haben wir schon drüber geredet. Habe ich gesehen. Was noch? Ah, ich habe eine Comedy noch gesehen. Eine Gar-Comedy. Oh. Wait a second, ich gebe euch den Link. Chromati High School, oh, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich meine, am Artstyle selbst könnt ihr schon sehen, dass es ziemlich gar ist. Es ist halt, ich meine, die Leute sollen 16 sein, sehen halt aus wie 30-jährige Männer. Sitzen halt so in der Schule. Ist halt, der Witz an der Sache ist einfach, wie fucking random ist es teilweise. Okay. Ich würde mal sagen, wenn, ich meine, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, Markus, aber du hast zumindest mal YouTube-Clips gesehen von Nietzsche Bros. Nichi Bros habe ich mehr als genug gesehen, ja. Ja, okay, Und Asan Nichi auch. Show auch. Ja, aber Nietzsche, wenn du Nietzsche Bros Steroids geben würdest, dann wäre das Chromati High School, würde ich sagen. Nice. Es ist ziemlich abgefuckt und noch viel crazier, als halt Nietzsche Bros jemals sein könnte, aber je nachdem ist es deswegen auch Hit und Miss, weil der Humor ist teilweise dann einfach nur, ey, das ist fucking crazy. Das ist dann meistens der Joke. Ja, Oder, also typische Random Comedy, die es man ist ziemlich. genauso zum Beispiel in ein paar Cartoons bekommen könnte. I guess. Aber wer schaut schon Cartoons, ne? Ich meine, es gibt einfach einen Charakter halt darin, der ein fucking Gorilla ist, der da in die Schule geht und das ist der Joke. Das ist einfach ein Gorilla, der nichts sagt und der verhält sich als ein normaler Schüler. Und dann gab es da wirklich eine gesamte Folge, die einfach nur darum ging, dass der Gorilla irgendwie in einem Sushi-Restaurant arbeitet. Und das war der Joke. Das war der gesamte Joke. Dann am Ende der Folge sagt dann der Sushi-Inhaber so, ich überlege mir, ob ich das Sushi-Restaurant dem gebe, den Namen vom Gorilla halt. Und dann sagt der Typ dann so, ich weiß, du magst ihn sehr und er ist ein guter Arbeiter, aber er ist ein Gorilla. Und das war der Joke der gesamten Serie. 10 Minuten haben Boah. darauf aufgearbeitet. Es klingt lustig. Ja, das war Auf ziemlich. jeden Fall. Jetzt Also hast du der den Joke Gag war so. versaut. Jetzt ist die, jetzt kann ich eine Folge Spoiler, skippen. Ja, eine Folge kannst du jetzt komplett überspringen. Willst du auch die anderen spoilern oder so? Also. Er kann es gerade als completed eintragen, yeah. Yes. Es ist halt ziemlich, also es ist ziemlich unique, was Comedy angeht, I guess. Nice. Und dann habe ich jetzt noch gestern Nacht Zarusuberi gesehen, was wahrscheinlich auch kein Schwein kennt. Link. Link hier. So ein Movie. Spielt auch irgendwie so in der Edo-Zeit. Es geht halt um eine Malerfamilie. Die Story zusammenzufassen ist ein bisschen schwierig, weil es halt einfach irgendwie mehrere Storys sind, die irgendwie im selben Setting mit denselben Charakteren irgendwie ablaufen. Und es kommt einem eher so vor wie eine Kurzgeschichten-Anime-Serie als ein Film, weil es hat halt keinen Climax und keine wirkliche Story, halt mehrere kleinere, die alle ziemlich charming sind, aber jetzt nicht unbedingt super deep. Ist Sieht aber halt. vom Artstyle sehr nice aus. Ja, das, was das, deswegen habe ich den Anime auch angefangen, halt, das ist super, also der Artstyle ist super und die Animationsqualität ist echt super. Production IG hat da ziemlich guten Job gemacht. Und Ja, es hat halt viele Referenzen auch an irgendwelche Künstler, die damals zu der Zeit halt beliebt wurden. Die du alle nicht kanntest. Ja, die ich alle nicht kannte, aber manche Bilder kannte ich. Halt dieses Bild mit diesen komischen Wellen, weißt du, das siehst du da im Cover im Hintergrund, darauf gab es eine Anspielung und so. Hey. Ja, ist halt unterhaltend, ist aber, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Must-Watch ist. Halt, die Kurzgeschichten sind interessant, haben teilweise mit ein bisschen Übernatürlichem zu tun, denn der, was weiß ich, irgendwelche Scheiße, die da passiert halt, aber. Ich nehme an, wenn man die japanische Kultur kennt, wird man damit mehr Spaß dran haben, weil dann gehen halt all diese ganzen Leute, die da vorkommen, an einem nicht vorbei. Und anscheinend der Vater von ihr war tatsächlich ein bekannter Künstler, den es in Japan gab, und dem sein Name hat mir überhaupt nichts gesagt. Ja. Und ansonsten hast du 90 Minuten nice Visuals. Ja, ist echt Also nice. der Trailer sieht schon mal ziemlich interessant Ja. aus. Es ist interessant, es sind halt aber einfach Kurzgeschichten, es ist kein Film, der jetzt Aufbau und Ende hat. Es ist einfach Aufbau, Ende, Aufbau, Ende, Aufbau, Ende. Ja. Es sieht aber nett aus von den Ja. Visuals. Kann man sich Ja. wahrscheinlich einfach mal anschauen, wenn man was Nices sehen will wieder. Ja. Was Hübsches. Ja. Und das war's. Und Und jetzt kann ich endlich erzählen, was ich geschaut habe. Nach Achso, anderthalb Stunden. ich wollte schon abmoderieren. Und ich Weil habe du hast nichts ein gesehen, oder? zweites Mal Kiss Exist geschaut, weil ich dazu Wieso? gezwungen wurde. Du sagst wieso? Ja, jetzt ist Weil es auf meine Aufnahme. Freundin mich dazu gezwungen hat. Wieso? Wieso Nach, würdest du jetzt das ich noch habe, fragen? pass auf, ich Ist die habe Frage, warum ist Stunden, sie noch deine Freundin? Du fucking ich habe Hater! stundenlang diskutiert, ja. Oh Und Mann. letzten Endes wurden wir uns dann aber einig, dass es shit ist. Ja, nachdem du wieder deine Zeit damit verschwendet hast. Jetzt habe ich aber eine Plan to Watch nur mit Good Stuff erstellt, damit sie auch Good Stuff sieht. Mit Baccano, Amagami SS, keine Ahnung. Bathakamon, Black Lagoon, FLCL, Kill la Kill, Koi Kase, Samurai Champloo, Susanoo Voto, Scheiße, was du Trigun, nicht Usagi gesehen Drop, hast, Mushishi, ja? Natsume Jinchō und Planetes. Ja, Zeug, das ich nicht gesehen habe, wo ich aber weiß, dass es gut ist und ich es sowieso noch schauen will. Der muss aber Mushishi und Black Lagoon deutlich weiter oben. Ich habe das Und einfach Usagi Drop irgendwie auch. random in die Liste gebracht, alles. Das kannst du doch nicht machen. Kannst du noch nicht machen. Kannst du doch nicht bringen, Junge. Ich frage mich trotzdem, Und wieso du trotzdem zustimmen würdest, das einfach zuzuschauen, wenn du sowieso weißt, dass es shit ist und dass du ich deine bin Zeit bei verschwenden willst. 5 von 12 Folgen eingepennt, also hey. Wieso hast du es überhaupt nochmal angefangen? Das verstehe ich nicht. Ich meine, okay, gut, geschenkt, aber. Ich wollte nett sein und. Ich will nicht nett Wenn du sein. nett, ge wenn du nett sein wolltest, dann hättest du es ihr wirklich ausreden sollen. Ich habe es versucht. Sie Ja. wollte sich nicht überreden lassen. Bis ich dann irgendwann sagte, okay, eine Folge. Und dann hieß es, oh, die nächste. Dann waren wir uns beide schon sicher, dass es shit ist, aber Ich trotzdem. frage mich nur, warum manche Mädchen halt sich diesen Scheiß gern reinziehen, weil das ist eigentlich komplett nicht deren Zielgruppe. Es ist halt einfach an irgendwelche horny Teenies, Oh Mann. vor allem Ja. junge Männer-Teenies halt gerichtet und whatever. Im Nachhinein haben wir es beide bis heute nochmal zu schauen, also hey. Sie hat's auch nochmal geschaut. Also Ja. nicht Jetzt beide nochmal. Nein, rewatchen, okay. nein, nein, nein, nein, nein. Ich hab's nochmal geschaut. Sie Das hat es wäre zum noch ersten Mal schöner geschaut. gewesen. Ah, okay. Ich glaube, da hätte sie von Anfang an gewusst, dass es shit war. Und dann habe ich ihr noch die erste Folge Cowboy Bebop gezeigt und das hat sie genossen. Also das war gut shit. Ja, Weil es aber wer Cowboy zum Bebop Teufel? ist. Also ich glaube, Cowboy Bebop könnte ich meinen Großeltern zeigen, die würden das mögen. Also ich meine, Cowboy wer? Bebop kannst du jedem zeigen und er wird es lieben. Also. Ja. Das ist eine sehr optimistische Einstellung bei der aktuellen So. Anime-Community. Ach so. Ja, es gibt immer einen Typen, der shit-talkt. Es gibt niemanden, der Cowboy Bebop Wer zum nicht Teufel würde mögen Cowboy wird. Bebop nicht mögen? What the hell? Das ist ja What the basic fuck, ja. Entertainment. Ich Meinst meine, du, nicht, solange dass, ich will nicht es. sagen, dass Solange... Cowboy Bebop basic ist. Es ist halt einfach, es hat halt alle Grundelemente von Storytelling und macht halt nichts falsch. Ich sag Und, mal aber es so. hat auch richtig gute Themes stellenweise. Ja, halt Solange nur es so eine Leute gibt, einzelne die Episode. sagen, dass Log-Charaktere absolut scheiße sind, solange gibt es auch Leute, die Cowboy Bebop nicht mögen. Das Kein Scherz, Nein. es gibt einen auf der ersten Review-Seite von Mal mit keinem fucking 250 Likes oder so, der sagt von mir, Charaktere, 4 von 10. Für So, what the LOL. fuck? Ein Troll. Nein, das ist kein Troll. Das ist das Lustige. Du liest das Review und du bist dir Ja, du. hundertprozentig sicher, dass es kein Ja, bei Troll Mal ist. weißt du ja nicht mehr, wie viele Dislikes der vielleicht gehabt hätte, wenn es das Review vor einem Oh. halben Jahr Ja, ist ja so gesehen hättest. scheißegal. Ist ja scheißegal. Allein der Fakt, dass 300 Leute sagen, das stimmt, das ist schon schlimm Ja, genug. gut, du hast aber auch Zehntausende von Leuten, die sagen, dass es gut ist. Ist ja scheißegal, Ja. ist trotzdem auf der Mainpage. Wenn es einen Allein Typen gibt, der der. Fakt, dass es dieser eine Typ der Vorschaft, das sagt schon einiges aus. Ja. Ja. Oh Mann. Solche Leute wird es auch bei Cowboy Bebop geben. Sowas Solche macht Leute darf es nicht für Cowboy Bebop geben. Also, ich habe noch keine gesehen. Wir brauchen wieder öffentliche Steinigung und jeder Cowboy Bebop-Fan darf einen Stein werfen. Nice. Ich werfe den ersten. Jeder, der es nicht mag, wird dazu gestellt. Und jeder, der es noch nicht gesehen hat, muss es. Jeder, der frei von Sünde, aka kein Edgy-Anime über 5 von 10 ist, der darf zuerst Stimmt. werfen. Ja, das ist ein Edgy-Anime, 5 von 10 hat es schon. Obwohl, Monogatari hat auch Edgy, also. Ach, shit, ich bin nicht frei von Sünde, ja. Nun denn, Hat Monogatari den Edgy-Tag? Nicht für alle Staffeln, glaube nicht ich. alle Staffeln, aber Ja, für nicht nächste ohne Grund. Monogatari schätze ich. Ja, klar. Ja, Monogatari ist aber eh kein guter Anime, wissen wir ja alle. Ja, sagt bestimmt der auch, der noch nicht eine Folge gesehen hat. Richtig. Good job. Sagt vor allem der, der noch keinen Log zu Ende geguckt hat. Ja. Alter. Wieso bist du eigentlich ein schmutziger Pleb in der Sag mal, Klasse? Lassig, Was hast du ist dein Log Platz überhaupt hier? schon zu Ende geschaut? Nein, aber aus guten Gründen. Ah, Hebt sich das Beste aha, immer zum schieß Schluss los. auf. Oh, also Also, schaust du erst alle an, das sind existenten Anime, und ein dann alle schaust du anderen Log. guten Anime. Also, Ja, die Weep-Anime. ich war sogar vor kurzem ganz knapp davor, mir Tatami Galaxy zu bestellen. Aber Wieso? dann Der war es Anime dann kurz kostet bloß davor. 30 Euro, wieso hast du es nicht getan? Ja, weil ich aktuell noch die normale Amazon, den normalen Amazon-Account habe, aber wenn ich mir einen Amazon-Student mache, ist der Versand Ah. kostenlos. Oh, smart. Für sowas studiere ich. Ja, Mann. Genau, fängst das Kostenlos Video Studium bei an. Amazon. Fängst das Studium an, nur damit du dann bei Amazon den ganzen Anime bestellen kannst. Also ich habe mich noch im dritten Richtig. Semester angemeldet fürs BAföG, also no regrets. Mann. Mir kann der Kommunistenstaat ruhig mehr Geld geben. Okay, lassen wir es hierbei. Oh. Ein Ja, bis Endquote dann. Igeljäger, Kommunistenstaat Deutschland. Genau. Also, falls ihr noch nichts weiter zu sagen habt, dann können wir hier auch Schluss Ich machen. habe sonst nichts geschaut, nein. Außer vielleicht noch irgendwelche Visual Novels, die du erwähnen willst. Keine in letzter Zeit Und wir Ich war müssen noch beschäftigt wichtige mit guten Dinge Anime. erwähnen. Es kommt ein Dark Souls Comic, ist fast genauso gut wie ein Manga. Ja, Mann, Besser. kauft's euch. Kauft euch den Dark Souls Comic Dark April Souls hat sogar 2016. Farbe. Zu anstrengend. April Wieso würde man 2016, nicht Jungs. stattdessen einfach Dark Souls spielen? Weil Gute der Frage. Comic eine Storyline fährt in der Welt von Dark Souls, aber halt anders. Das Und? ist nicht. Es geht um Charaktere in Dark Souls, nicht um fucking dem Hauptcharakter, den du spielst und einen Richtig. alten Mann haut. Und es wird fucking goat. Ja, Mann, also das Hype. Art sieht ziemlich geil aus. Mehr Hype als Berserk Ja, schon. 2016. Ja, so viel dazu. Jetzt haben wir Hype verbreitet, jetzt können wir aufhören. Genau. Wir haben genug Liebe verbreitet heute. War Alles ja wirklich klar. widerlich. Wir haben ja einfach echt wenig gehatet heute. Ja, Ja, können wir können ja außer ich nochmal. auf eure Wir können ja fucking. noch lange über Kiss Oh, Sixes reden, wenn ihr wollt. Halt's Maul, nein! Fick dich, Aber ey. wo der Igeljäger so lang zurückgegangen ist in der Welt, wir können ja noch über Anitore reden, was ich noch geschaut habe, was The Short ist, über Trainingsübungen und eine Dame darüber, ihrem Satanismus. Get Your Man Crowds habe ich noch geschaut, yo. Ach Dance komm, with the nee. Vampire Band, Ach Perfect komm, Blue, Junge. Oh. Grisaia. Da haben wir dann auch mein Novelzeug wieder drin. Wir können auch über Grisaia Stimmt, reden, wenn ihr warte mal, wollt. stimmt eigentlich, du hast eigentlich einen Haufen anderer Anime noch gesehen seit dem letzten Ja, richtig, Podcast. aber ich bin nicht so weit zurück in. Ich habe jetzt halt nicht den gesamten Monat rausgekramt, sondern nur wirklich das, was ich in den letzten Wochen geschaut habe. Aber ich glaube, wir können das alles zusammenfassen in ist okay bis Nein, es ist eigentlich alles Shit gewesen. Ich meine, was mich noch am Was? Perfect meisten. Blue war Shit. Aber die Nein, Perfect Blue Perfect Blue war nicht. kein Shit, aber das ist halt einer unter wie vielen Folgen? Ich weiß nicht. Das Nennenswerteste war, glaube ich, worüber man noch reden könnte, wäre halt Grisaia, weil halt Grisaia das Warum Novel würde man war. über das größten, den größten Scheiß noch Es weiterreden? steht So. Es einfach ist über nicht der Perfect größte Scheiß Blue. gewesen, aber es war eine riesige Ich würde Enttäuschung. selbst Gatchaman Crows noch eher schauen, weil das soll wenigstens unterhalten Get Your Man sein. Crowds hat den geilsten Soundtrack überhaupt. Holy shit, das pumpt so hart auf. Ich habe das sofort in meine Gaming-Playlist gepackt. Vor dem Gacha-Dance, holy shit. Ich meine, die einzige Lyric, die du hast, ist Gacha-Man und das war's. Und das wiederholen sie für 4 Minuten, aber es hört sich trotzdem fucking Nö. geil an. Also gebt einfach mal fucking Gacha-Dance auf YouTube ein und danach wollt ihr die Show schauen. Außerdem hat's nen, ist das Main Girl fucking sympathisch, auch wenn sie ein bisschen stereotypisch Hyperaktiv. ist. Aber sie ist so cool aufgezogen. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass einfach die den Comic Relief als Hauptcharakter gemacht haben. Das macht das sozusagen aus. Würde ich nicht so sagen, aber es geht in die richtige Richtung. Auf jeden Fall, der Cast ist sehr, sehr sympathisch, wenn auch ein bisschen stereotypisch die meisten. Es ist halt super unterhaltsam. Also, wenn man sich wirklich einfach mal zurücklehnen will, will nette Action haben, einen Hammer-Soundtrack und so weiter, aber dafür halt schlechte Charaktere und Story, was mich persönlich echt nicht gestört hat bei Gatchaman. Ich werde auch noch die zweite Staffel schauen. Dann kann man sich auf jeden Fall im Nachmittag mal hinsetzen und einfach mal Gatchaman Crowd schauen. Man sollte es halt nicht bingen, das, keine Ahnung, dann droppt man mal zwei oder drei Folgen am Tag, in der Woche, was auch immer, und halt mit demselben Mindset wie, sagen wir mal, One Punch Man, dann ist das voll in Ordnung. Habe ich Oder halt besser erwartet. als One Punch Man. Also dieses Gacha-Dance ist ja Hardcore-Techno, ja, sehr. Es, ja, aber es ist so passend und es ist so cool. Wie gesagt, ich habe Kommt drauf an, so was du Bock da drin. spielst, ne? Ja, klar, ich habe es in meine Racing-Playlist vor allem gepackt. Also. Ja, da höre ich mir Du lieber hast von Hotline Miami den Soundtrack Gaming-Playlist an. für Ja, eigene klar. Genre? Okay. Ja, weil ich halt fucking Off-Track Mania spiele und dafür habe ich da halt Alright. meine eigene Playlist. Na Genauso habe ich gut. meine eigene Playlist für. Mal abgesehen davon, dass Trackmania selbst geile Musik hat, aber okay. Ja, aber es hat kein Eurobeat, also, Das hat hey. Metal, also fuck off. Eurobeat ist besser für Racing, wenn du mich fragst, aber hey. Okay, Ich hab. Ja. sollten wir mal ein Strichlicht ziehen, weil ich muss extrem pissen. Das Jedoch, wir ist ein gutes Wow, Schlusswort. geile Informationen. Das wollen die Damit können wir Zuhörer den wissen. Podcast Erzählst du uns beenden. gleich noch die Konsistenz, bitte? Ja, das ist wahrscheinlich weiß, so viel. Weiß, was glaube ich? Durchsichtig. Rot vorher. Ja. Rot, ja. Warte, dann, Da ich kommt glaube der nicht, dass es Cancer. Pisse ist, wenn es weiß ist, Marco. Ich Naja, weiß, jetzt es sind ist wir. geil, mit uns zu reden, aber so toll ist das jetzt auch Okay. wieder nicht. Weißt, jetzt muss, glaube ich, echt der fucking. Also, wenn wir schon Clusterfuck-Podcast gemacht haben, dann ist das hier, glaube ich, der Höhepunkt davon, weil so viel. Nein. Das ist das Highlight, das muss in den Titel. Alter, Deswegen, Der dass ich überhaupt so beste Jäger, Podcast Jägers, ever. Cancer, Piste, Blut, Ausrufezeichen, Cute Girls, with Guns, Ja, Gunslinger, in Klammern, fucking gone Thumbnail. sexual, nearly died. Yes, it's just a prank, 18 bro. plus. Yeah. Wir Real-life sollten. reaction, nearly died. Wir sollten aufhören. Anime Ja. nearly killed his penis. Non-sexual. Yes. Oh Der Titel Gott. wird Carry langsam ein to bisschen die lang, Height? Leute. Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, Stargust, Filthy Frank, in Klammern, maybe. Yes. Mit diesen schönen Worten, Also special new Alter, money jetzt halt die mod. Fresse, Junge. Featuring Creeper Hoodie. So, mit diesen schönen Worten können wir rausgehen. Folgt uns auf Twitter, bei mir @funtime. Nicht so Anime, der beste Account. Der Igeljäger, nicht nur Igeljäger, weil das irgend so ein fucking Bayern-Schwuchtel, der nie wieder seinen Twitter-Account danach benutzt Ed hatte. Lixor ist irgend so ein Israeli, der mir den Namen geklaut hat. Also. Oha. Wenigstens kein Bayern-Fan. Ja, und bei dir, Asen? Wie, bei mir? Was gibt's? Dein Twitter-Account, Junge. Ja, Just Asan. Oh, Wunder, weil mein Name unique ist. Fickt euch Halt's nur. Maul. Ja, nee, ich will einen neuen Namen. Schreibt mir eure Namensvorschläge von fucking Kill Asen is a Yourself, ihr Bauern. faggot. Just Nur Asen. Pretentious zum Beispiel. Oder nur Ja. Asan. Just pretentious. Just faggot. Oder Gar mach nicht. Just Asan auf Lateinisch einfach. Ja, das ist eh das Beste. Dann klingst du schlau. Das war schon Ja. meine Idee, also. Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr denn zugehört habt. Hoffe nicht. Checkt die Kanäle ab oder lasst es. Außer meinen. Maybe. Ja, und ihr könnt vielleicht dabei sein, wenn ihr wollt. Schreibt es in die Kommentare. Ja, Mega Knuckle Wer hat so will viel jetzt noch Angst. mit uns reden? Vermutlich Genau, nicht. ach ja, Mega Knuckle ist eine Mega Faggot. Ja. Like Dinge, die wir in der Gruppe Oh. posten, aber kommt nicht in den Podcast. Ja. Wir So viel feiern mal wieder dazu. Shots im Podcast. Der hört es so Ist der, ähnlich, das, das aber. Ende schaut man sich wahrscheinlich an. Die meisten Leute schauen wahrscheinlich die ersten 5 Minuten und dann das Ende. Ja, weil das Ende immer Also, das Beste ist. ich bin vorsichtig mit dem, was ich hier sage. Wenn ihr einer von diesen Personen seid, fick dich ins Knie. Ja. You know who you are. Ja, Ja. okay. Und mit Also, ihr dem. wisst jetzt, deabonniert Eagle Jägers Channel. Nö. Ach ja, Der wir macht eh reden nur auch auf schlechte Twitter. Was Videos. denkt Eagle Jäger von euch, wisst ihr? Also, Nein, ich nein, weiß wenn ja ihr halt nicht. ungrateful Er hasst bastards euch seid. alle, Besonders Ja. die ihn abonniert haben. Ja, Richtig. und natürlich. Eigentlich hatet möchte ihn er bei null Twitter, wenn er wieder mal irgendwelchen sexistischen Scheiß raushaut und so. Ja, oder Judenwitze. Das ist echt offensive. Also Männer haben mehr Muskelmasse als Frauen. Oh, sexistisch. Oha, Ansichtssache. Frauen müssen weniger leisten im Sportunterricht als Männer. Okay. Ah ja, so viel dazu. Auf Wiederhören. Horrible. Ja. Das war so fucking trashy. Oh mein Gott. Tschüss. Ihr könnt jetzt noch alle Tschüss sagen. Goodbye. Bis dann.